It's me, Mario! So, herzlich willkommen zu einer neuen, relativ spontanen Ausgabe des Zockhard Podcasts. Und zwar heute nur mit Ausbilder Jeschke. Guten Tag. Und meiner Wenigkeit, dem Strillosaurus Rex. Strillosaurus Rex. Ja, wir haben gerade Evo gespielt für Super Nintendo. Und da spielt man ja so eine, ja, eine Evolutionsgeschichte durch und fängt als kleiner Fisch an, im wahrsten Sinne des Wortes, und frisst sich irgendwie erfahrungspunktemäßig durch die Evolution und kann sich dann selber quasi hochleveln und dann neue Gegenstände, nicht Gegenstände kaufen, Schwanzflossen, aber, ja, Kiefer. Körperteile einfach, genau, halt aufleveln, ja, und dann stärker werden und so auf der Evolutionsleiter quasi nach oben steigen. Und da habe ich meinem Charakter den Namen Strillus gegeben. Ja, wie dem Tyrannosaurus sozusagen. Total langweilig. Wir reden heute über diverse Dinge. Eigentlich hauptsächlich eine Sache. Deswegen auch als Sonderepisode, nicht zur Listen-Daddelei von uns Vieren gerade inhaltlich, sondern zu einem anderen Punkt. Und zwar in der letzten Ausgabe haben wir ja über das Retron oder Retron 5 oder 5, Retron 5 geredet. Dieses Konsolengerät, was verschiedene Videospiele abspielt von verschiedenen anderen Systemen. Und das hast du dir ja gekauft, werter Herr Christian. Und wir haben jetzt das ja auch einfach mal ausprobiert und letztes Mal nur drüber geredet und heute mal ein bisschen vielleicht in Action sozusagen, gerade das ja durchaus ansprechende Feature der Fanübersetzung von zum Beispiel nur in Japan erschienenen Super Nintendo Spielen beispielsweise oder auch anderen Modulspielen, je nachdem, das Retron spielt ja mehrere Sachen ab. Aber davon gibt es ja doch zuhauf, also Japan-Only-Releases, gerade von Rollenspielen. Und wenn es dann da Fanübersetzungen von gibt, kann man die sich auf das Retron draufladen per SD-Karte und dann quasi sich das Originalmodul aus Japan kaufen, wie du das jetzt mit ein paar Spielen gemacht hast. Genau. Und dann mit der Übersetzung in einer für uns verständlichen Sprache spielen. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, wir haben ja die ersten Sachen über das Retron schon geklärt. Welche Konsolen die abdecken, können wir nochmal kurz sagen. Wir haben Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Slot. Dann haben wir den Famicom-Slot, den NES Europa und US-Slot, Super Famicom, Super Nintendo und den Mega Drive-Slot. So ist es. Ich habe mir jetzt aus Japan bestellt Bahamut Lagoon, ein Taktik-RPG. In ausgezeichneter, in absolut super Kondition. Mint-Condition. Unglaublich. OVP. Ja. Sieht aus wie frisch gekauft und gerade aus der Telefonierung geholt. Ja, ist wirklich wie aus dem Laden, ne? Als ja, wenn wie ich, aus dem Ei gepellt. Ich bin zurück in die Zukunft mäßig ins Jahr 1994, kam er, glaube ich, raus. Zurückgereist, hat das in Japan im Laden gekauft und bin wieder hingekommen. Ja, so sieht das aus. Auf jeden Fall mit der Folie noch ums Modul. Die Anleitung ist top, da ist kein Knick absolut drin, gar nichts. Ja. Nicht vergilbt, auch die Verpackung nicht. Nee. Also ganz, ganz tolle Qualität. Und wie viel hast du bezahlt? Mit Versand aus Japan 20 Euro. Ja, da kann man echt nur drüber lachen. Das ist wirklich der total Hammer. Total, ja. Und das ist ja auch das Schöne und das Reizende an diesem Gerät, an dem Retron. Normalerweise würde man ja sagen, ja, japanische Module importieren kannst du vielleicht mit Super Mario machen oder mit Mario Kart, Street Fighter. Ja, genau, halt so. Irgendwelche Spiele, wo nicht auf die Story ankommt, wo du halt einfach schlagen, springen, rennen musst. Richtig, weil du ohne Text auf dem Bildschirm quasi kapierst und einfach so spielen kannst. Aber bei Rollenspielen ist das natürlich nicht der Fall. Die haben ja so eine Textfülle, da muss man schon entweder dem japanischen wirklich gut mächtig sein und das Ganze schon besser sprechen können, als nur irgendwie so die paar Sachen, die man mal beim Anime gucken aufgreift. Sonst macht das auch gar keinen Sinn. Sonst kommst du einfach nicht vorwärts und du raffst die Story auch nicht. Dann macht es auch echt keinen Spaß. Ich glaube, du kommst nicht mal mehr durchs Menü. Nö, du kannst nicht mal eine vernünftige Waffe auswählen, um irgendwelche Schwächen von irgendwelchen Gegnern auszugleichen. Glaube ich nicht, dass du das schaffst. Nur ja, wahrscheinlich, wenn du richtig hart drauf bist, kannst du dir wahrscheinlich YouTube-Videos angucken und dir dann auswendig merken oder vielleicht irgendwie kurz aufschreiben, welcher Menüpunkt was ist. Ja. Dann kann man, ne? Aber das ist ja, Wahnsinn, das macht ja keiner. Nee, das macht auch keinen Spaß, glaube ich. Ja, ist auch doof, genau. Du willst ja schon die Story dann sehen. Ja, nee, auch das erleben halt. Und deswegen ist es echt spannend, da kann man jetzt wirklich dann mal zugreifen, gerade bei den Rollenspielen, die haben ja auch gar nicht mal so einen wahnsinnigen Sammler- oder ja, Verkaufswert hier in Europa. Nee, überhaupt nicht. Und deswegen kriegt man die wirklich relativ oder sehr günstig. Gerade die losen Module. Ich war ja selber mal in Japan, habe in den Second-Hand-Läden habe ich gerade die losen Rollenspielmodule für 1 bis 3 Euro, also immer so 100 Yen, 198 Yen, das sind dann so 1-2 Euro. Ne? Und habe ich da gesehen, habe gedacht, okay, das ist ja der Wahnsinn, hier könntest du dich mit Modulen kaputt kaufen, aber bringt ja nichts. Und da habe ich noch nicht dran gedacht, dass das vielleicht cool wäre, irgendwann später mal mit Fernübersetzungen mit so einem Gerät. Nee, aber ist ja eine ganz tolle, mega coole Geschichte. Und jetzt hast du angefangen, dir eine Super Famicom-Sammlung zuzulegen. Ne? Ich habe auf der Retrobörse in Bochum, wann war die denn? Mai, April, irgendwie um den Dreh. Mai, glaube ich. Hatte ich das Retron ja schon, da hatten wir die Folge ja auch schon aufgezeichnet. Und da habe ich mir in so einer Junk-Kiste Super Mario Kart in OVP, das japanische Modul, und Dragon Quest V gekauft. Für 10 Euro, glaube ich. Gut, sind jetzt ohne Anleitung, aber ja. Zusammen? Ja. Also 5er pro Stück? 5er pro Spiel. Sagst du nicht. Die waren einfach in so einer Müllkiste. Da waren auch nur japanische Module. Ja, das ist total oft so. Gerade bei den Retro-Sammlern, weil das halt einfach nicht gefragt ist. Genau. Die liegen dann da, schmeißen die da rein und dann, ja komm, Hautsache weg. Ich hatte mich da auch mit denen unterhalten, die sagten auch, bis auf die großen Rollenspiele, so wie ein Chrono Trigger oder so, ist das Euro bis maximal 5 Euro Ware. Mhm. Und du hast die ja gerade in der Hand, die Module sind alle in Ordnung, die OVP ist in Ordnung. Und so ein Mario Kart könntest du auch mit Adapter. Da hat man absolut ja gerade gesagt. Kannst du ganz normal mit dem Adapter auf dem Super Nintendo spielen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Genau. Und ich finde ja, ich finde die ja generell charmant, die Japano-Edition. Erstens, die Super Nintendo-Module, die sind ja, oder die OVPs, die sind ja hochkant. Mhm. Da ist ja, das Artwork ist ja hochkant, wie bei einem NES-Spiel quasi. Zumindest zu 90% auf den Modulen. Genau, richtig, bei manchen nicht. Du hast jetzt gerade hier bei Bahamut Lagoon und Chrono Trigger ist seitlich, ne, also horizontal. Bahamut Lagoon war horizontal. Stimmt, aber die meisten sind hochkant. Genau. Aber generell sind die halt ansprechend. Ja, ich finde das Artwork auch viel, viel, viel schöner. Hübscher, ja. Und jede Verpackung ist individuell designt. Es hat nicht diesen klassischen schwarzen Balken oder so, wo du halt irgendwie so ein durchgehendes Standarddesign hast, ne? Sondern jede Verpackung sieht einzeln, also individuell gestaltet aus. Das ist schon klasse. Genau. Also, macht sich schön im Schrank. Ja. Macht sich auch, ich finde, ja, japanische Versionen von Spielen zu haben, macht sich immer nerdiger. Also definitiv, weil man nicht kauft, was man hier kaufen kann, was jeder Hans Wurst immer hier besorgen kann, sondern man hat ja ein Importmodul oder ein Importspiel, ist immer irgendwie exotischer. Cooler, Na, was heißt cooler, aber. Ja, also die habe ich mir dann beide für einen Zehner irgendwie auf der Retrobörse geholt. Ja, das ist auf jeden Fall klasse. Das Chrono Trigger habe ich mir, wo wir auf der Retrobörse waren, oder? In Bochum? Kann gut sein. In Bochum habe ich mir ja, glaube ich, vor 2 Jahren war das schon, ne? Ja. Vor 2 Jahren für, weiß ich auch nicht, irgendwie 15 oder 20 Euro. Auf jeden Fall auch noch ein akzeptabler Preis im Gegensatz zu der US-Version, die irgendwie 200 Euro kostet in OVP oder die DS-Version, die auch noch für 30, 35, 40 Euro weggeht. Ja. Habe ich mir das halt in der SNES-Japan-Fassung geholt. Das ist natürlich auch für den Schrank cool und auch das als Fernübersetzung ist es klasse, das nochmal so originalgetreu, wie es im Prinzip geht, zu spielen. Wobei ich ja eigentlich die DS-Fassung im Prinzip etwas besser finde, weil die ja die ursprünglich nur auf der PS1 Version enthaltenen Anime-Sequenzen beinhaltet. Genau, ja. Und deswegen ist die DS-Version eigentlich richtig cool. Die habe ich auch durchgespielt schon. Ja, ich auch. Ja. Also ist ja auch, ich meine, gut, Chrono Trigger muss man auch gespielt haben, ist eins der besten Rollenspiele. Wird wahrscheinlich auch jeder kennen, der zuhört. Also, jeder, der sich wenigstens ein bisschen mit Rollenspielen auskennt. Und wenn nicht, trotzdem mal auschecken. Chrono Trigger, absolutes Muss. Großartig. Ja. Also wirklich auch mit einer super guten Story, mit Entscheidungen, die im Spiel wirklich auch Auswirkungen Einfluss haben. Ja. Und naja, es ist ein Spiel, super coole Charaktere, Chrono, ne? Zeitreise, alles mit Zeitreisen ist cooler. Deswegen kann schöne man machen. Schauplätze. Ja, wunderschöne Grafik auf jeden Fall. Boah, ganz super, tolle 16-Bit-Grafik, richtig, richtig detailliert, verliebt. Genau. Detailverliebt, ganz toll. Aber das waren ja alles Spiele, die auch in PAL-Regionen oder zumindest in Amerika erschienen sind. Ja, Dragon Quest V auch. Dragon Quest 5 gibt es auch ein DS-Remake für. Ah ja. Also auch auf jeden Fall in englischer oder ich glaube sogar in deutscher Sprache ist das DS-Remake. Auf jeden Fall so zu erhalten, dass das Europäer auch verstehen können und spielen können. In klassischer, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, aber mit Artwork von Akira Toriyama, ne? Mhm. Also dem Dragon Ball Erfinder. Genau, ne? Ja. Immer wieder schön, ja. Okay. Dann war ich Freitag beim Zoll. Und hast mal geguckt, was da so nicht zugestellt wurde. Hab mal geguckt, was da so rumliegt und keine abholen wollte. Nee, es war ja hier dieser große Poststreik. Mhm. Und ich habe mir zwei Spiele bei eBay bestellt aus Japan in so einem Bundle. Und die standen schon lange als zugestellt in der Trackingliste. Und dann habe ich in einem Retrobörsen, in dem normalen Retrobörsen-Forum, habe ich dann einfach mal einen Post reingeschrieben und gefragt, weil ich, das waren die ersten Spiele, die ich importiert habe, die beim Zoll lagen. Bahamut Lagoon ist so durchgekommen, das war unter dem Wert. Ah ja. Und habe ich einfach mal gefragt, wie das abläuft, weil da stand halt zugestellt und die sagten dann, nee, du kriegst Post oder ruft da einfach mal an, wegen dem Poststreik, dass sie das verschiebt, nicht, dass sie das wegschicken, also wieder zurückschicken. Ah ja. Das liegt irgendwie, glaube ich, nur 2 Wochen da. Und habe ich einfach angerufen, erstmal in Düsseldorf, weil das geliefert in Düsseldorf stand. Und die Frau am Telefon war ganz nett, die sagte dann, sie kommen doch aus Moers, in Düsseldorf, stellen Sie sich mal vor, was das für Wege wären, die Sie fahren müssen. Da müssen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich anrufen. Und das ist dann das Zollamt in Krefeld, in Uerdingen. Ah ja. Habe ich da angerufen und die Frau war nicht ganz so freundlich. Die sagt dann, ja, da müssen wir jetzt hier, ein Mitarbeiter muss da mal kurz die Pakete durchschauen, rufen Sie mal in 2 Stunden an. Habe ich schon gedacht, ja, als ob da jetzt jemand durchguckt, ne? Dann ich in 2 Stunden dann nochmal angerufen und sagte dann, war jemand anders dran und sagte, ja, wir haben ein Paket gefunden, ist da, können Sie abholen. Kommen. Ah, cool. Ja, dann hingefahren, abgeholt und es ist halt Secret of Mana, also Daiken Zenzetsu 2. Das ist halt auch die Version, die hier in Deutschland erschienen ist. Ja. Also unser Secret of Mana hat auch dasselbe Artwork hier in der OVP. Ja, Daiken Zenzetsu 2 hat quasi das Artwork von Secret of Mana. Secret of Mana, was ja im Prinzip dann Pal in Pal der zweite Teil ist, ganz genau. Also Daiken Zenzetsu 1. Saiken Densetsu, ja. Genau. Eins ist ja das hier erschienene Gameboy-Spiel Mystic Quest, ne? Genau. Yo. Mystic Quest Final Fantasy in USA, in PAL-Region nur Mystic Quest. Und das ist halt der Vorgänger von Secret of Mana. Vollkommen durcheinander alles, ne? Genau, ja, total durcheinander. Jetzt hast du den kleinen Anleitungszipfel verloren, aber ist nicht schlimm. Scheiße, jo. sogar mit Rechnung. Super Qualität und so weiter. Oh, genau, aufgemacht, abgerissen. Tut mir leid. Bei dem war witzig, genau, da ist einfach noch die japanische Rechnung dabei und ich glaube, das ist irgendwie so ein Zettel, wo der sich Notizen gemacht hat zum Spiel. Handschriftliche Notizen in Japan. Was man ja früher gemacht hat. Der hat ja sogar hier so einen kleinen Controller drauf gemalt, genau. um zu signalisieren, hier muss er L und R drücken und dann muss man da... Irgendwas anderes kann ich nicht entziffern. Dafür ist mein Japanisch doch zu schlecht. Ja, auf jeden Fall, das Spiel war eigentlich nur eine Obendreingabe. Ich habe die PAL-Version ja als Big Box auch zu Hause. Aber es ging sich für mich darum, Secret of Mana 2 oder hier Saiken Densetsu 3 zu haben. Das ist halt offiziell nur in Japan rausgekommen. Es gibt Fanübersetzungen auf US-Modulen. Mhm. Die aber, ja, weiß ja, wie Fanübersetzungen gehandelt werden. Ja, ist ja dann irgendwie auch eine Repro, ne? Genau, also so ein Repro-Modul mit OVP geht irgendwie für 180 Euro weg. Ja, ja, das ist ja auch geisteskrank. Ja, auch nett für die Sammlung, aber total gestört. Irgendwo muss der Zipfel da hingefallen sein, irgendwie zwischen deinen Beinen oder so. Ist ja, ist aber auch nicht schlimm. Habe ich, doch. Kannst du wieder kleben. Genau. Auf jeden Fall ist das ein Repro-Modul, weiß ich nicht. Die nehmen halt irgendwie ein 5-Euro-FIFA-Modul. Und spielen dann da oder irgendein Modul, was abspeichern kann, und spielen halt da die ROM drauf und verkaufen halt dann eine Arbeit von 5 Minuten wahrscheinlich, wenn die Programme und die Station zu Hause hast, und verkaufen halt dann für 180 Euro. Steht in keiner Relation. Nee, aber auch nicht, wenn die sich richtig Mühe geben und das Label abhellen, neues Ausdrucken, aber kleben selbst dann und so weiter. Selbst dann ist es nicht die 180 Euro wert. Nee, wahrscheinlich aber es nicht. War... Außer du spielst auf dem PC irgendwie eine ROM, war das bis dato, bis zum Retron, die einzige Möglichkeit hat, wahrscheinlich so in englischer Sprache zu spielen. Ja, das stimmt. Da ich ja jetzt das Retron habe, habe ich mir halt Secret of Mana 2 jetzt bestellt, mit dem Secret of Mana 1 zusammen. Auch die beiden Spiele in einer super Kondition, mit OVP, mit Anleitung, mit allem drum und dran. Die sehen aus wie neu, wie frisch gekauft. Ja, und jetzt können wir es sogar auf Deutsch spielen. Es gibt eine englische Übersetzung und eine deutsche, und ich habe jetzt mal die deutsche geladen, die deutsche Fanübersetzung, und kann es jetzt Zeichen von Zeichen zu 3? Genau, also von Secret of Mana 2. Quasi, ja. Kann ich jetzt quasi auf Deutsch spielen, was vorher nur auf Japanisch möglich war. Und das haben wir jetzt auch gerade im Retron-Schach. Das heißt, das können wir jetzt einfach mal starten, ne? Wir starten das jetzt einfach mal. Wir machen das mal. Ist schon geladen, die ROM, muss einfach nur auf Play gehen, ja. Alles klar. Patchfile loaded und schon bist du im Spiel. Secret of Mana 2. Ist dann auch direkt sogar geendet, das Logo wenn du. Geändert, genau. Ja. Wenn du jetzt den Patch rausnehmen würdest, würde da halt Seiken Densetsu 3 stehen. Ja, okay. Aber auch in dieser selben Schriftart, also in diesem grünen Schrift mit dem, das wäre dann sonst eine blaue 3, ist halt jetzt eine 2, weil es halt für uns Secret of Mana 2 ist. Ach, total verrückt. Ja. 1995. 95 erschienen, ja. Toll. Ja. Squaresoft. Genau. Ja, das ist ja eine großartige Sache. Also du hast jetzt, also wir haben ja, ich glaube nach unserer letzten Aufnahme für den Podcast haben wir uns das Retron ja mal vorgenommen und einfach mal so ausgetestet mit ein paar Japan Famicom-Modulen, mit ein paar Japan Super Famicom-Modulen. Ich glaube, ich habe hier auch ein, zwei japanische Mega Drive-Module und ich habe sogar japanische Gameboy-Module. Also konnten wir ein paar Sachen halt testen. Funktioniert alles. Funktionierte Ja, wobei Famicom-Titel, die waren sehr schwierig, ne? Also aber ich glaube, hat der Schacht das nicht leider am Modulschacht. Ja, genau. Ich habe auch schon viel gelesen, dass es eine zweite Revision, also eine zweite Auflage von dem Retron 5 gibt. Geht gerade nichts? Irgendwas geht gerade nicht, ne? Aber erzähl mal ruhig weiter, können wir gleich gucken. Genau, es gibt eine zweite Auflage irgendwie und die soll ein bisschen bessere Modulschächte haben. Aha. Also, dass die Spiele nicht ganz so locker drin sind und auch besser gelesen werden. Das heißt, dass die Kontakte besser gelesen werden. Genau, ja. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt gut. Ich meine, wir hatten bisher nur mit den Famicom-Titeln hatte ich eigentlich Probleme. Du spielst auch mit Ich habe auch den 2. falschen Controller, du brauchst. Ja genau. Super Nintendo Famicom-Spiele sind einfach, also die können wirklich, habe ich bisher noch kein Problem gehabt mit irgendeinem Spiel. Weder PAL noch amerikanische US-Module und japanische auch nicht. Okay. Ja, wir können. Ja, ich schaue halt einfach mal rein, laufe hier mal ein bisschen rum. Aber wollt's ein bisschen leiser machen vielleicht? Ja, dann hört man doch uns, glaube ich, besser. Könnte sein, ne? Sieht super aus. Also die 16-Bit-Grafik top, oder? Ja, also muss ich auch sagen, ich bin ja eigentlich kein großer Fan davon, alte Konsolen in irgendeiner Form über HDMI oder sonst wie. Ach so, da können wir gleich nochmal sagen. Richtig, das Retron hat ja nur einen HDMI-Ausgang. Ja. Deswegen habe ich das jetzt auch per HDMI an den LCD angeschlossen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Wii oder so per Virtual Konsole oder halt Wii eShop Download, da ein altes Super Nintendo Spiel runterlade, dann finde ich ja immer, dass es etwas seltsam aussieht auf so einem LCD. Aber ich muss sagen, hier auf dem Retron sieht das schon, das hat eine gute visuelle Ausgabe, kann man nichts sagen. Wir spielen halt ja jetzt auch im 16:9 Modus, du siehst irgendwie auch keine Verzerrung oder so, ne? Nee. Das ist hochskaliert. Also das Retron hat ja generell diese ganzen Filter und so, die du einstellen kannst. Ich habe jetzt den Filter so für mich ausgesucht, wie ich ihn am schönsten finde. Ja, stimmt. Und? So ein paar Pseudo... so ein bisschen verschwommener Filter, ne? Du hast halt auch diese Scanlines, die du früher beim Röhrenfernseher hattest, oder diese kleinen Linien, die man immer gesehen hat, die kann man auch quasi emulieren. Es ist halt so eine Sache. Da sind echt die Leute gespalten. Also ich lese halt viel in Foren und so, und da ist halt so, der Retron 5 ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Die einen, so die richtigen Hardcore-Retro-Fans, nein, du brauchst einen Röhrenfernseher, am besten irgendwie so einen Sony Triton. Der Trinitron. Oder Trinitron, genau. Wie heißt der, genau. So, sonst kannst du auf keinen Fall Super Nintendo spielen, alles andere ist scheiße. Mhm. Du darfst auch nur die Konsole... Du darfst die Konsole auch nicht umbauen. Am besten brauchst du eine japanische, eine PAL und eine US-Konsole zu Hause. Sonst bist du kein True Gamer und so. Ja, da gibt es natürlich Puristen. Ja. Ne? Das ist wie in jeder Szene. Klar. So wie wenn die Vinylsammler sagen, nee, da brauchst du hier den Plattenspieler mit dem und dem Audiosystem dran. Und nein, Orthophon ist scheiße, nimm ein anderes. Und Das ist verrückt, aber da hat halt jeder seine Präferenzen. Klar. Und jeder glaubt, der absolute Oberpro zu sein. Ja. Im Endeffekt muss halt jeder für sich selber entscheiden, was einem reicht oder wie groß die eigenen Ansprüche sind. Also, und deswegen. Ja, das Problem bei mir zum Beispiel ist ja, also noch Platzmangel. Da sind halt natürlich die Ansprüche, du hast hier 20 Konsolen stehen. Mehr, glaube ich. Ja, oder mehr, ja. Aber es ist halt so, bevor ich mir jetzt ein NES hole, ein Mega Drive, irgendwie ein japanisches Super Nintendo, ein amerikanisches Super Nintendo oder ein paar Super Nintendo habe ich trotzdem noch zu Hause. Das sind irgendwie 7-8 Konsolen, die das Ding frisst. Und für mich sieht's gut aus auf dem Fernseher. Ich muss mir nicht noch einen Röhrenfernseher irgendwo hinstellen. Ich habe den Flatscreen eh da stehen. Und für mich macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ich komme damit klar, dass das so aussieht, wie es aussieht. Ich habe die Fernübersetzung, die ich benutzen kann. Von daher war der Retron für mich eigentlich eine super Investition. Eine perfekte Lösung. Eine tolle Lösung. So eine eierlegende Wollmilchsau im Endeffekt. Also die kann einfach alles. Ja. Und ich wüsste auch sonst nicht, wenn ich kein Retron habe, wie kriegst du die Fernübersetzung aufs Modul? Ja. Du brauchst irgendwie dann eine Modullesestation, die wahrscheinlich bei eBay auch 100 Euro kostet oder so. Wenn es die überhaupt gibt, stimmt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es, sonst könnten die ja keine Repros machen. Richtig. Aber dafür, dass ich mir dann irgendwie 10 japanische RPGs hole, zahle ich dann nicht 100 Euro für so eine Repro-Station. Nee, klar, das kann man sich einfach sparen. Ja. Ne? Das ist ja wirklich der einzige. Also in letzter Zeit ist diese Repro-Szene, die wird immer größer und krasser. Und ich finde das auch immer ein kleines bisschen ansprechender. Ich habe zum Beispiel jetzt so einen Typen bei, ich bin ja ein ziemlicher Instagram-Junkie. Mhm. Jeder Zuhörer kann mir gerne auf Instagram folgen. Ich bin da einfach @strillivanilli durchgeschrieben und immer mit Doppel-L. Oh ja, Der Herr Jeschke hat ja auch einen eigenen Account. Ich bin @chris_taurana, ne? Genau. Chris Taurana. Und natürlich haben wir auch einen Zockhard-Account, den wir aber nicht sehr stiefmütterlich nur behandeln. Ja, im Moment, ja. Jedenfalls, ich bin ein ziemlicher Instagram-Nutzer, mag das als soziales Netzwerk sehr gerne und dort gibt es einfach auch ziemlich harte Sammlertypen und Videospiel-Freaks, die halt auch richtig tolle und interessante Sachen posten. Und da habe ich jetzt einen gefunden, ich müsste nochmal raussuchen, wie sein Instagram-Name ist. Der macht Repros von NES-Titeln selber. Mhm. Der macht bunte Cartridges, die der irgendwie irgendwo bestellt. Und dann selber Labels ausdruckt, Kartons dafür produzieren lässt, Anleitungen extra dafür designt, ausdruckt, tackert und so weiter. Aber in einer lächerlichen Auflage, also irgendwie so 10 Stück oder so, oder vielleicht mal 15 oder so. Und dann zahlst du halt pro Modul auch, also pro wirklich, wenn du eine Complete-in-Box-Version haben willst, zahlst du, glaube ich, auch, viel. Ich glaube, da nur das Modul war, glaube ich, schon $80 oder so. Und dann zahlst du halt, wie du gerade schon sagtest, 180 oder so für das komplette Ding. Ja. Aber das sind dann so Sachen, nicht irgendwie ein Repro von irgendeiner Fanübersetzung, sondern irgendwie so totale, so richtige neue Kreationen. Also so Homebrew-Sachen. Ne? Homebrew-Sachen oder zum Beispiel, letztens habe ich, was ich halt sehr ansprechend fand und irgendwie, wo es mich echt in den Fingern gejuckt hat, hätte ich niemals dafür ausgegeben, aber ich hätte gerne das Geld dafür, um das dafür auszugeben. Mhm. Final Fantasy VII als Downgrade. Ach. Quasi eine 8-Bit-Version fürs NES. Das gesamte Spiel. Final Fantasy VII als 8-Bit-NES-Version. Da hat sich irgendeiner die Mühe gemacht, da eine NES-ROM draus zu machen. Mit 8-Bit-Grafik, mit allen Texten, alles drum und dran. Komplett tutto completti. Gesamtes Spiel als NES-Version. Boah. Und sieht halt so aus wie die alten NES Final Fantasy-Teile. Ja. Mit der Musik in 8-Bit-Version und allem drum und dran. Weiße Module. Was das für eine Arbeit ist, richtig, ne? Richtig geil. Und eben, ganz genau, das ist wiederum viel Arbeit. Ja. Und da, ich weiß nicht, ob der sich das dann teilt mit den Leuten, die das Spiel halt gemacht haben, dann würde ich nämlich sagen, dann lohnt sich auch der Preis. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten finde ich das wieder übertrieben, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber das fand ich halt echt krass und mega ansprechend. So, da habe ich auch echt gedacht, okay, das ist eine Repro, die ist seinen Preis wert. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein Sammlerstück, da stellst du in den Schrank, da bist du stolz drauf. Ja, völlig. Das ist eine richtig geile Sache. Oder der hat so ein so eine 6-in-1-Version von Mega Man, so eine Collection gemacht. Ah, auch alle auf genau, einem Modul dann, ne? Die alle ersten dann, sechs ja. Mega Man-Teile auf ein NES-Modul. Mhm. Und da gab es auch drei Editionen, weißes Modul, also weiße Cartridge, mhm. Blaue Cartridge und blau transparent. Oh, und da ist ja was für dich, so transparente Sachen. Die transparenten Dinger sind geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch mit Boxart und allem drum mhm. und dran, richtig cool. Und das finde ich echt spannend. Deswegen, also ich bin bei diesen Repro-Geschichten bin ich wirklich skeptisch, aber solche Sachen finde ich toll und interessant. Mhm. Ja. Ja, Rose-Colored Gaming, die Amis, die. Rose-Colored? Mhm. Die, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal Sachen gezeigt. Die haben auch die GBAs mit Backlight, die dann in dem Famicom-Design sind oder in dem Super Nintendo-Pad-Design. Ah, ja, und so. Okay. Mhm. Das ist halt so eine Modding-Community, die halt auch. Die sind halt relativ teuer in den ganzen Sachen, die die machen. Aber wo du von Repro sprachst, die haben nämlich auch zum Beispiel Earthbound, das erste für mhm. ein NES. Ah ja. Das ist ja auch nur in Japan erschienen. Ja. Und das haben die auch mit einer Fanübersetzung. Dann hatten die halt ein komplett rotes NES-Modul mit dem Earthbound-Schriftzug und wie so eine kleine Erde. Die war aber irgendwie nicht auf dem Modul nur drauf, sondern die war so richtig drin, also so in 3D. Aha. Und dann gab es dann auch eine OVP dafür, aber die waren auch, glaube ich, irgendwie $180 oder so. Pro Spiel. Das ist echt Wahnsinn. Man muss sich dann mal überlegen, was da eigentlich für Geschäftsmodelle ja. einfach im Prinzip so in der Luft hängen. Die. Du kannst dich darauf spezialisieren, sowas zu machen und kannst da richtig Knete für nehmen also, und die ganze Zocker-Community ja. rastet vollkommen aus und reißt dir die Dinger aus den Händen, wenn du deinen Job richtig machst. Wenn die du Jungs, richtig mit viel Liebe zum Design. Also die Jungs haben es wirklich drauf. Also die Modden. Die haben NES-Konsolen im Yoshi-Design, im Mario-Design, alles richtig schön durchdacht. Und die haben jetzt seit ein paar Monaten Arcade-Sticks für ein Super Nintendo. Oh. Die werden dir gefallen. Die sind wirklich richtig... Oh, die richtig, musst du mir unbedingt zeigen. Richtig, ich stehe auf schön. Arcade-Sticks. Das, der Korpus ist komplett aus Holz. Mhm. Und dann ist da sind dann halt irgendwie die Super Nintendo-Pads noch so eingraviert und so. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und... ja, die sind halt aber auch schweineteuer, ne? Aber das ist auch wirklich hochwertig gemacht. Wahnsinn. Also, ja, sowas finde ich krass, total spannend. Und ja, einfach super, ja, die sind richtig wirklich cool. Also, und wo wir gerade von Homebrews und Repros sprechen, Metal Jesus, der hatte mit dem Reggie, der die ganzen Game Boy und ja, PlayStation-Sachen, ja. die hatten, dieser Reggie, der sammelt viele Homebrew-Sachen, auch für ein NES und so, und die hatten mal ein Video auf YouTube, also Metal Jesus Rocks. Über sehr, Homebrews sehr gemacht. Empfehlenswerter Kanal übrigens, ja, Metal super Jesus YouTube. Rocks. Ja. Über, also unbedingt mal reinschauen. Ein ganz, ganz sympathischer ja. Typ aus den Staaten, der halt irgendwie so ein alter Metal-Typ, irgendwie lange Haare, sieht total gemütlich und sympathisch super, aus. Ja. Ultra viele Kerl, Spiele. Hat mega viele Spiele ja. und hat ganz viele tolle Videos, wo der über ältere Sachen redet. Ja. So auch viele so Geheimtipps hat, so Spiele, von denen man noch nie gehört hat. Dann guckt er kurz da rein und dann kann man sich da ein Bild von machen und dann hat man da was Neues. Also sehr zu empfehlen, genau. Und was wolltest du sagen? Der Reggie, der hat nämlich genau. einen Kumpel, mit dem der öfter mal Videos macht. Genau, und der hat halt auch eine relativ große Homebrew-Sammlung zu Hause an NES, SNES-Sachen. Und da hat er halt ein paar von vorgestellt und hat dann halt auch die Module und so gezeigt. Das sind echt ein paar richtig, richtig gute Sachen. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall generell Metal Jesus Rocks sich mal anzugucken. Aber das auch gerade dieses Homebrew-Ding war schon richtig interessant. Weil ja. so, da sind auch viele Spiele, die man erstmal gar nicht kennt. Klar, weil die Homebrew-Sachen sind, aber auch... Jetzt kommen immer noch NES-Homebrew-Sachen raus. Die ich weiß, halt, ja. Und halt auch in der Qualität... Unglaublich. Die also. Hätten einfach damals so auf den Markt kommen können, ne? Ja, ja, ich weiß. Die hätte jeder gekauft. Es gibt ein Spiel fürs NES, das wollte ich mir unbedingt mal besorgen, weil das so ein bisschen so eine Mischung aus Mega Man und diesen Titeln ist, die heutzutage so sehr, gerade auf der Xbox im Indie-Bereich, auf der Xbox 360 im Indie-Bereich, sehr eingeschlagen sind. Diese extrem schweren Dungeon Jump'n'Runs, ah, okay, so wie ja, Castle so. Payne ja, ja, ja. und Aben Hawkins and a Thousand Spikes, wo du wirklich irgendwie jeder Millimeter ja, so Meatball-mäßig eine so, Falle, ne? So ein bisschen ja. Super Meatball-mäßig, genau. Mhm. Und das ist nämlich so ähnlich und ich glaube, das heißt nicht Fortress of Fear, das ist ein richtiges Spiel von früher. Ja, Fortress of Fear war für ein Game Boy. Game Boy, ja. ja. Wizards, irgendwie Fortress Wizards and... 4Kid oder so? Ja. Heißt es 4Kid? Ich bin mir nicht mehr sicher. Grünes Modul, auch halt Homebrew, wollte ich mir unbedingt mal zugelegt haben, weil es einfach so ein Original ja. NES-Titel, aber halt, ne, Finde ich einfach toll. Okay, du hast mir gerade hier mal so einen Arcade-Stick gezeigt. Die sehen ja fantastisch aus. Bombe, für Super oder? Nintendo. Aber 399 Dollar. Ja, aber ich meine, das ist auch Geld, was ich verstehe, warum ja, man das klar. ausgeben muss. Der hat einen Holzkorpus, ja. Da sind eingelassene Löcher für Start- und Select-Knöpfe, damit genau, die halt ja. in der Seite nicht rauslugen, ja. damit du nicht sondern aus Versehen da reinkommst, richtig, ja. sondern die verschwinden im Gehäuse. Da musst du also rein mit dem Finger. Und der Deckel, also da, wo die Knöpfe eingelassen werden und der Stick rauskommt, der scheint mir eine Plexiglasscheibe mit so Laser-Logos. Laser, genau, ja. mit den Laser-NES-Pads in ganz NES-Pads vielen Ausführungen. Als Muster, ja. quasi wie so ein Wallpaper, reingelasert. Sieht mega cool aus. RoseColoredGaming.com. Hammer. Die sind echt teuer, aber die sind ihr Geld wert, auf jeden Fall. Die haben halt viele krasse Sachen und die verstehen halt ihr Handwerk so. Die sind auch bei Instagram, at RoseColoredGaming. Da posten die halt immer so Sachen, wo die gerade dran arbeiten und was für Ideen die noch haben und was die demnächst verwirklichen wollen. Coole Sachen auf jeden Fall. Oh mein Gott, wunderschön. Ich glaube, da muss ich mir irgendwann mal einen von leisten. Der ja. ist ja mega. Geil, ne? Da muss ich auch direkt an dich denken. Als ich die Arcade-Sticks gesehen habe, habe ich direkt gesagt, das Boah. Ist halt für einen Strillosaurus. Hammer. Ja, ich hab ja auch einen gemoddeten Arcade-Stick und da hat mir jemand geholfen, den zu modden. Den ich sowieso im Zuge unseres Gespräches mal erwähnen wollte, und zwar der Jochen aus Bremen. Sein Online-Name ist Benkao, ich glaube 74, Benkao 74, glaube ich. Muss ich gleich mal nochmal nachgucken. Facebook oder? Der hat bei Instagram. Ah, der hat okay, Instagram, der, ja. heißt, der heißt Benkao, glaube ich, 74. Poste ich mal die Tage, mache ich da mal einen Repost und bewerbe mal seinen Instagram-Account. Der hat aber auch eine Homepage, Arcade Forge, und der bastelt selber allerlei Platinen und Zubehörteile für Konsolen und Videospielfreaks. Okay, ja. Und zwar, der ist halt Elektriker, ne? Und deswegen hat er da irgendwie ein Händchen für, und der ist einfach Arcade- und Konsolen-Fan. Der baut zum Teil auch Arcade-Sticks selber, komplett aus Plexiglas, mit LED-Beleuchtung, und leck mich am Arsch irgendwie. Du kannst die Buttons drücken und auf Knopfdruck fangen die an zu leuchten, oder auch eingelaserte ja. Street Fighter-Logos habe ich bei Geil. Dem schon gesehen ja. und keine Ahnung was. Wirklich sehr, sehr filigrane Arbeit. Ich glaube, nicht ganz so teuer, aber trotzdem halt natürlich hochpreisig, weil es Handarbeit ist. Richtig cooler Typ. Und der baut aber auch so abgefahrene Sachen, wie du vorhin schon gesagt hast, bei dem Retron kannst du ja diese Filter einstellen. Genau. Für Scanlines beispielsweise, ja. die es ja bei den alten Röhrenfernsehern von Natur aus sozusagen schon gab. Mhm. Und wenn man das auf dem LCD oder auf dem Plasma heutzutage auch haben möchte, damit man ein bisschen mehr ein Retro-Feeling haben möchte, ja. und man schaltet das irgendwie zwischen ein Super Nintendo oder ein Mega Drive oder ein Saturn oder was und den LCD, dann hat er halt dieses Scanline, diesen Scanline-Prozessor sozusagen, der dann diese Scanlines provoziert und auf dem Bildschirm ja einfach darstellt, mit wirklich zwei Reglern. Da kannst du dann die Intensität, Breite und irgendwie so ein bisschen einstellen, ja. sodass du deinen Look irgendwann gefunden hast und denkst, so sah das früher bei mir auf dem Fernseher auch aus, und das finde ich jetzt klasse, das möchte ich gerne so lassen. In so einer kleinen Box quasi, die genau. zwischenschaltet zwischen genau, Fernseher und Konsole. Richtig, schaltest du einfach dazwischen. Ja. Total cool. Ja, und der hat nämlich bei meinem Arcade-Stick, ich habe den Street Fighter Arcade-Stick von, jetzt muss ich mal einmal kurz aufstehen und an mein Regal gehen und hoffen, dass ich nichts runterschmeiße. Den Arcade Fight-Stick, in der hier, Collector's Edition für Street Fighter 4. Für die PS3, ne? Die Xbox 360. Ah, okay. Von Mad Catz, genau, Mad Catz, nicht Hori. Die Sache ist nämlich, ich habe mir vom Jochen da eine PS3-Platine einlöten lassen. Ah. Oder, um ehrlich zu sein, habe ich sie mir von ihm bestellt. Also ich habe mir die gekauft, der hat mir die geschickt. Ich habe gedacht, kann ich selber einlöten. Die sind nämlich im Prinzip ist es quasi wie so eine Art Controller-Platine, die da einfach in deinen Stick einlötest, die Kontakte so verlötest, dass da quasi die Buttons... Auf den Kontakten von den Buttons liegen. Richtig, genau. Die werden einfach verbunden sozusagen, die Buttons vom ursprünglichen Arcade-Stick. Da kommt dann einfach ein Kabel zu der Platine an die gleiche Stelle, wo halt der Button dann ist, der respektive der Button des PlayStation-Controllers und so weiter und so fort. auch für den Stick, da gibt es dann auch oben, unten, links, rechts und so weiter und dann war das auch schon. Habe ich angefangen zu machen, habe mich irgendwie mit der Löterei so ein bisschen verfuddelt, irgendwie manche Lötstellen wieder aufgegangen, zugeschraubt, gespielt, ah scheiße, nach links nach rechts geht aber und da ist meine Lötstelle irgendwie kaputt. Kalte Lötstellen. Hab richtig nochmal aufgemacht, gesehen, ah Mist, Kabel gerissen, habe ich nicht irgendwie zu wenig Lötzinn benutzt oder was weiß ich. Ich kann das eigentlich schon, aber ich bin da offensichtlich nicht pro genug für solche filigranen Arbeiten. Und deswegen habe ich irgendwie nach dreimal wieder neu aufschrauben, habe ich gesagt, Jochen, mach mir den bitte. Ich überweise dir irgendwie einen Stundenlohn, sag mir, was du kriegst. Ja. Ne? Dann habe ich dem den ganzen Stick mit der PCB, also mit dieser Platine drin, zugeschickt. Dann hat er mir das einmal schick verlötet und nach Hause geschickt. Und seitdem läuft das Teil. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Die Platine kostet bei dem, glaube ich, 17 Euro. Also für die Leute, oder 20 Euro oder so, für die Leute, die selber bastelwütig sind und da Bock drauf haben, durchaus eine Variante. Denn jetzt kann ich meinen super coolen Arcade-Stick, den ich ja auch optisch gemoddet habe mit neuen Sunra-Buttons und einem Semitsu-Stick, die habe ich da eingebaut und habe ein neues Artwork ausgedruckt, laminiert und so weiter etc. Und jetzt kann ich den nicht nur an der Xbox, sondern auch in der PlayStation 3 benutzen. Das ist ziemlich cool. Für die Last-Gen-Prügelspiele war das auf jeden Fall mega cool. Und ja auch für die ganzen horizontalen Vertical-Shooter, die ja überwiegend für die Xbox 360 rausgekommen sind. Ja. Super coole Sache. Hab ich mich sehr gefreut. Und was bei dem halt auch toll ist, du kannst jetzt auch sagen, Jochen, ich hätte gerne einen Arcade-Stick, der alles kann. Schraub mir da mal bitte und löte mir da mal bitte alle Controller-Typen dran. Ich habe schon Arcade-Sticks von dem gesehen auf seiner Homepage, wo der wirklich auch blockmäßig dokumentiert hat, was er da alles rein verlötet hat. Die hatten, am Ende kamen da halt Kabel raus mit Steckern vom Super Nintendo, von der Dreamcast, von der alten Xbox, vom Saturn. Und irgendwie noch zwei, drei andere Konsolen oder so. Ja, hat er da alle irgendwie, was weiß ich, in welcher Feinst- und Kleinstarbeit da reingelötet. Und dann hast du da einfach so einen Kabelschwanz, der da rauskommt. Und wie so eine neunschwänzige Peitsche, die da rauskommt. Und jeder hat einen anderen Controller-Port. Und so kannst du das halt an jeder x-beliebigen Konsole fast schon benutzen. Irgendwann muss ich mir das auch mal vom Jochen mal nachmodden lassen, dass ich meinen Lieblings-Arcade-Stick überall dran benutzen kann. Ja. Weil das einfach eine super Sache ist. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja, wir können, einmal muss ich noch ganz kurz abschweifen, wo wir gerade bei den ganzen Modding-Sachen sind. Ja. Wir möchten kurz dein und Sarahs Hochzeitsgeschenk mal erwähnen, was wir dir geschenkt haben. Das stimmt, ja. Da möchte ich nochmal einen ganz, ganz, ganz, ganz riesigen Dank an den Klaus aussprechen. Ja, der ja auch einen tollen Instagram hat und eine Facebook-Seite. Klaus_artwork79 ist er bei Instagram und bei Facebook nur Artwork79. Artwork79, genau. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht Konsolen modden wollt, sondern einfach so coole Schilder, irgendwas bemalen lassen wollt, Klaus hat's drauf. Ja, der lackiert im Prinzip alles Mögliche. Der hat für unsere Krümelküche hat er zwei große Logoschilder gemacht, der hat einen Kundenstopper gemacht mit unserem Logo, der hat ein Schild super schick in richtig geilem Background, so wie so ein Marmorverlauf in Violett. Ja. Und dann hat er in Gold da drauf geschrieben, nur für Krümelköche. Genau, Für die Leute, die es nicht wissen, Sarah und ich haben ja die Krümelköche in Duisburg, ein veganes Café. Und da hat er dieses Schild gemacht, was wir an die Küche hängen konnten. Der macht Sarah jede Woche Geburtstag für euch die Wochenkarte. Die Wochenkarte mit Kreide, die setzt er in InDesign und dann malt er das mit Kreide auf unsere Kreidetafeln ab. Ein ganz wahnsinniger, kunstfertiger und handwerklich wahnsinnig begabter Typ. Netter Kerl und super nett. Die Gameboys sind top geworden. Ihr habt euch gefreut. Das Einbauen des Backlights war die Hölle. Ja, stimmt. Also ganz kurz zu sagen, der Herr Jeschke und der Klaus und Paddy hat, glaube ich, auch mitgeschenkt. Ne? Paddy hat mitgeschenkt, ja. Haben uns Gameboys geschenkt. Sarah hat einen grünen bekommen, ich einen lilanen, weil es unsere Lieblingsfarben sind. Und die sind einfach vom Klaus halt, wie gesagt, bemalt worden. Lack bemoddet worden, genau. Das Gehäuse wurde bemalt, wie Dennis schon sagte, in lila für den Dennis, in grün für Sarah. Wir haben vorne das Nintendo-Logo weggenommen und haben euer Hochzeitsdatum in den Nintendo-Schriftzug eingetragen. In diesen langen Kreis. Genau, quasi, in den langen Kreis. Und auf dem Batteriedeckel hinten haben wir einmal bei deinen Namen und bei Sarah halt Sarahs Namen auch in den Nintendo Art Design Schriftzug halt drauf machen lassen von Klaus, was absolut grandios aussieht. Ist wirklich toll geworden, ja. Auch und da ich habe mich mal Fotos von posten. Ja, ich habe mich ein Foto habe ich bei Instagram. Ja, Instagram liken und können ja die Fotos sehen. Mal anschauen, ja. Und ich habe mich dann dran gemacht, die Gameboys, weil heutzutage kann man ja mit den Gameboys, ich weiß gar nicht, wie wir das als Kind gemacht haben. Auch keine Ahnung, wenn man sich heute hinsetzt, ich weiß nicht, ob unsere Augen einfach schlechter geworden sind, aber früher haben wir ja irgendwie den ganzen Tag ein Gameboy gespielt. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wirklich in jeder freien Sekunde Gameboy zu spielen. Hand, ja. Ihr habt den überall dabei gehabt, Oma besuchen, scheißegal, Gameboy gespielt. 100 oder? Stunden Pokémon gespielt. Ja, und wie haben wir das gemacht bei so schlechtem Licht? Genau, und was weiß ich. Auf jeden Fall, das Problem ist halt, es gibt keine Hintergrundbeleuchtung. Ja. Das heißt, wir müssen den Gameboy irgendwie in die Lampe halten, ihr kennt das Problem ja auch, um irgendwie ein vernünftiges Bild zu bekommen. Du läufst übrigens seit einer halben Stunde in der Stadt rum. Ja, total, ich komme auch nicht hier raus, total blöd. Wir wechseln gleich das Spiel, wenn wir weiterreden. Auf jeden Fall habe ich mich dann dran gemacht und habe den Gameboy oder beide Gameboys von denen mit einer Hintergrundbeleuchtung gemoddet. Was bei meinem und den von meiner Freundin super geklappt hat. Also habe die Dinger bestellt, die Hintergrundbeleuchtung, habe mich rangemacht, eure zu modden, habe das erste Display versucht auszubauen und man muss die Hintergrundfolie abmachen. An dem allerletzten Zipfel, den ich abreißen musste, macht er krrr, und der ganze Display ist gerissen. Oh nein! Ist das so empfindlich? Ja. Ah. Also, Gameboy Nummer 1 kaputt. Also ich muss sagen, ich hatte zwei für euch bestellt und hatte zwei von mir noch zu Hause selber, die ich noch umbauen wollte, als Sicherheit. Aha. Okay, erster Abend, war schon spät, ich kam von der Mittagsschicht, habe ich so, okay, ist blöd gelaufen, kann mal passieren, machst du den nächsten Tag weiter. Alles klar, nächsten Tag wieder genommen, diesmal war nicht ganz am Ende, sondern ganz am Anfang, die erste Ziffel abknackt, zweite Display gerissen. Denkst du, ach du Scheiße. Meine beiden Gameboys dann rausgeholt, aufgeschraubt, den ersten Gameboy gemacht, Hintergrundbeleuchtung eingebaut, den Beaver-Chip eingebaut, damit man einen besseren Kontakt hat, alles eingebaut, angemacht, ging eine Sekunde das Licht an, ging wieder aus. Komisch. Vielleicht, wie wir schon gesagt haben, kalte Lötstelle oder so, nochmal alles nachgelötet, wieder angemacht, 5 Sekunden, ging auf einmal der Kontrast weg. Kann alles nicht sein. War ich so genervt, hab meinen umgebauten Gameboy genommen, hab den aufgeschraubt, hab meinen umgebauten Gameboy in deine Hülle eingebaut, hab den zugeschraubt, war einer schon mal fertig. Okay. Hab gesagt, okay, mach ich für mich die Tage nochmal ein. Dritten Gameboy aufgeschraubt, gemacht, Display gerissen. Der kann doch alles nicht wahr sein. Den Gameboy von Yvonne aufgeschraubt, in Sarahs Gameboy eingebaut, zugeschraubt, hatte ich eure beiden fertig. Hab quasi 4 Gameboys verbraucht, damit ich eure beiden als Hintergrundbeleuchtung hatte. Yvonne und ich haben jetzt keinen Gameboy mehr mit Hintergrundbeleuchtung vorerst. Da muss ich mir nochmal ein paar günstige schießen und die nochmal umbauen. Ich habe noch welche übrig, die gebe ich dir gleich mit. Also, weil, wenn deine Displays ja kaputt sind, kannst du ja Displays von mir nehmen, ja, quasi. Ja, genau. Ich brauche quasi immer nur die vordere Platine mit dem Display. Alle hinteren sind noch gut, also sind ja alle noch zu benutzen. Denn ich habe nämlich 2 Stück, wo der Sound kaputt ist. Ja, der Sound ist der dürfte doch dann eigentlich nichts mit der... Nee, normalerweise nicht, nee. Mit dem Display zu tun eigentlich haben, ne? Nicht. Denn dann kannst du die mitnehmen und umlöten, dann hast du wenigstens da schon mal ein paar Ersatzteile. Kannst du haben. Ja, also das war auf jeden Fall sehr hitzig und die ganze Sache, weil die Gameboys relativ spät ankamen, die habe ich über Kleinanzeigen gekauft und die haben sich halt Zeit gelassen, um dort wegzuschicken und alles. Das lief alles... Eine Woche oder den letzten habe ich einen Abend vor der Hochzeit zusammengebaut. Ach Gott. Aber hat ja alles geklappt. Ihr habt euch ultra gefreut, glaube ich. Ja, war mega. Wie gesagt, geil. Klaus hat super, super Arbeit geleistet. Also, wer irgendwas bemalt haben will und hier aus der Gegend kommt, muss, glaube ich, nicht mehr aus der Gegend kommen. Ich glaube, Klaus verschickt die Sachen verschickt auch. Das bestimmt auch, ja. Super Typ, echt smart, macht geile Sachen, super Arbeiten. Ja. Top. Ja, der ist ja auch auf dem besten Weg, sich da irgendwie so ein bisschen selbstständig zu machen in der Richtung. Ist der in hat Planung, jetzt auch einen Gewerbeschein. Ja. Genau. Und richtig, das ist eigentlich in Planung. Und ich stupse den auch immer mal wieder in die Richtung, so hey, no mach, risk, mal, no fun, eigentlich, mach mal ne? Custom-Konsolen ja, und ja, Custom-Controller. Ja, genau. Und dein Controller liegt ja noch bei dem. Genau, ich habe dir mal einen Dreamcast-Controller gegeben und habe gesagt, mods den mal irgendwie auf, mach den mal geil, mach da mal irgendwie einen Lack-Custom-Job drauf. Ja. Einfach um einen coolen, damit ich einen coolen Dreamcast-Controller habe und guck einfach mal, tob dich damit mal aus. Raste mal einfach aus mit dem Ding, guck mal, wie das funktioniert. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann können wir mal gucken, ob wir die Dinger irgendwie vermarktet kriegen. Oder bei uns zum Beispiel in der Krümelküche verkaufen oder über Zockhart mal einen verlosen oder sowas. Denn der macht das richtig, richtig gut. Ich bin gerade dran, noch nicht mit dem Klaus, aber dieses Next Big Thing ist ja gerade irgendwie die alten DS, diese dicken. Ah ja. Die erste Welle von DS, ja, genau. Diesen DS-Fat, wie man den so schön nennt. Umzubauen, also ich habe mir jetzt 5 kaputte bestellt. Mhm. Die eigentlich funktionieren die noch, ist halt nur das Scharnier gerissen. Scharnier gerissen, oberes des Display genau. Wahrscheinlich dann... funktioniert sogar meistens noch. Ach so, echt? Aber das ist auch unwichtig für die Sache, die ich vorhabe. Richtig. Denn die GBAs, die guten GBAs, also nicht die SP, sondern die schöne Handlagen, die haben ja auch keine Hintergrundbeleuchtung. Richtig. Und der DS-Fett ist von der Handhabung her, ist er eigentlich auch, liegt super sehr in der Hand. Sehr ähnlich, genau. Und spielt GBA-Spiele ab. Ja. Und der neue Internet-Trend, sage ich jetzt mal, die ersten Leute fangen damit jetzt an. Habe ich auch schon welche, gerade bei Instagram gesehen, jemand, der das gemacht hat. Ja. Die nehmen das obere Display ab. Man muss nur einen Widerstand einlöten, das ist eine Sache von 5 Minuten. Ach. Der Widerstand kostet irgendwie 5 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Noch nicht mal, ich glaube, der kostet 50 Cent. Ich wollte gerade sagen, so Widerstände kosten ja nichts. Super günstig, oder? Beim Elektriker. Und du musst nur einen Widerstand einlöten, dann meint der DS, das obere Display ist noch dran. Und du hast dann halt nur ein untere Display für den GBA-Slot. Du brauchst ja nur ein Display. Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja, wenn du den DS quasi anmachst, hast du ja im... wenn du kein Spiel drin hast, bist du ja im Systemmenü. Im unteren, genau. Und da kannst du ja in den Optionen einstellen, eigentlich dass der GBA auf dem unteren Bildschirm dargestellt wird. Und da brauchst du ja keinen zweiten Bildschirm für. Deswegen egal. Das heißt, man macht den ab, schleift oben ein bisschen die Scharniere weg und hat dann einfach ein GBA mit Hintergrundbeleuchtung. Ohne irgendwie, weil... Die normalen GBAs mit den SP-Displays sind ja schweineteuer im Moment. Du zahlst für ein, das waren ja 2 Reihen. Einmal gab es eine Vorderbeleuchtung, die ist relativ schlecht. Und der AGS 101 ist mit Hintergrundbeleuchtung, der SP. Ja. Mhm. Und die sind schweineteuer. Die kosten mittlerweile 80 Euro. Ja, die sind im Sammlerwert gestiegen, ne? Ja, nicht mal Sammlerwert. Der SP liegt ja scheiße in der Hand. Das heißt, du baust das Ding aus, holst dir für 5 Euro ein Ersatzkabel und baust das in den normalen GBA ein. In den regulären GBA? Ach so. Und hast dann den GBA mit einer guten Hintergrundbeleuchtung. Ah, das ist ja auch eine coole Sache. Den habe ich auch noch zu Hause liegen, bin ich auch gerade am Umlöten. Oh geil, wenn du das geschafft hast, sag mal Bescheid. Ich habe nämlich auch noch einen GBA, habe meinen GBA SP aber irgendwann mal verkauft, weil ich nämlich auch finde, dass er einfach doof in der Hand liegt. Und hätte eigentlich gerne von meinen normalen Game Boy Advance auch eine nette Hintergrundbeleuchtung. Stimmt. Genau. Ja. Also wie gesagt, ich habe noch 5 DS... Fett jetzt da, die ich dann jetzt im Urlaub mal umbauen werde. Ja. Und dann wollte ich den Klaus auf jeden Fall mal sagen, dass er die irgendwie geil lackieren soll. Irgendwie so ein Giftgrün oder so oder in so einem Schwarz, keine Ahnung. Ja. Ich muss mal schauen, worauf ich Bock habe dann. Ja. Vielleicht können wir da auch mal einen bei Zockhart dann verlosen, weil die haben echt ein Apfel und ein Ei gekostet. Und macht auf jeden Fall irgendjemand glücklich für uns. Mit Sicherheit, ja. Irgendein cooles Gewinnspiel mal ausdenken oder so. Ja, ich habe halt gesehen, dass die Leute dann irgendwie die Scharniere einfach so ein bisschen mit so einem Kit quasi irgendwie. Genau, du musst die erst abschleifen. Du hast ja 2 überstehende Sachen. Ja. Dann schleifst du die ein bisschen ab und dann machst du die mit. Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt so Plastikkit. Ja, so ein Plastikharz. Genau, quasi, ne? Und der wird dann, so den schleifst einfach. Du dann schön ab und dann kannst du die überlackieren. Das sieht aus, als wenn er nur diese untere... Als ob das nichts gewesen wäre. Naja, man sieht die Stellen gar nicht mehr, wo das eingefasst wurde, das Scharnier. Ja. Aber so weit, so gut. Ich glaube, wir machen einfach mal nochmal einen Podcast, wo wir ein bisschen über die Sachen reden, die wir gerade... Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen abgeschweift. Retron 5, weiter geht's. Ja. Auf jeden Fall die Fanübersetzung. Vielleicht sollten wir auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel quatschen. Ja. Wir haben schon wieder fast 1 Stunde. Ja, wir machen noch ein bisschen Retron 5. Lass uns noch mal ein anderes Spiel angucken. Bei Secret of Mana bin ich jetzt irgendwie nicht so weit gekommen hier, aber lass uns doch mal eine Runde Mario Kart spielen. Ja. Das ist doch eine gute Sache. Ja, im Endeffekt gibt es ja auch gar nicht so viel, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, Retron 5, gar nicht so viel irgendwie dazu zu sagen. Außer man kann sich halt im Internet, kann ich einfach das Modul rausziehen? Ja, ist wie beim Super Nintendo, einfach rausziehen. Ja, beim Super Nintendo hast du den Jack-Knopf, ist ja quasi nicht einfach rausziehen. Ah ja, natürlich. Deine Hand ist quasi der Eject-Knopf. Genau, okay. Unknown Cartridge, da ist irgendwas schief. Da geht schon los, ja, musst du vielleicht einmal nochmal raus und nochmal raus. Da sind wir nämlich da, das ist eigentlich ein ganz guter Vorführer. Ja, sehr gut, ja. Ich hab das Modul eingesteckt und das Retron hat das Spiel geladen und sagt Unknown Cartridge. Manchmal passiert das und dann muss man rein und raus pusten. Ja, das Problem ist halt, der Retron spielt ja eigentlich nicht die Cartridge ab, sondern lädt den Speicher der Cartridge in einen internen Speicher und der spielt dann quasi das Spiel ab. Ja. Und der Speicher hat dann zum Beispiel einmal kurz einen Fehler, weil er vielleicht irgendwie Staub drauf hat, kennt man ja bei den Spielen, dann laden die ja meistens beim Super Nintendo auch nicht. Dann hat er halt einen Fehler, Du kannst das Spiel trotzdem starten, der hat das halt nur nicht erkannt und es kann sein, dass dann im Spiel zu Fehlern kommt. Ah ja. Also nochmal rausziehen, einmal kurz rein und dann hat er einen kurzen Ladebildschirm, das sieht man ja schon, steht in dem Retron-Auswahlmenü Super Mario Kart. Sprich, wir drücken auf Play und Super Mario Kart startet. Wir haben jetzt mal keine Übersetzung, wir haben tatsächlich das Genau, japanische ist halt Modul drin, jetzt brauchen wir ja auch japanisches nicht. Mario Kart, aber das haben wir, glaube ich, in unserer Kindheit so oft gespielt, da kennen wir das Menü auswendig, ne? Ich wollte gerade sagen, Würde ich was wollen wir sagen. spielen? Versus oder? Ja, machen wir eine Runde Okay, ja. Versus. Lass uns ruhig mal zwei, drei Ticken lauter machen. Ich Ja. glaube nämlich, das kommt noch gut genug an, dass du das hier, dass unsere Stimmen nicht. Ja, so ist doch gut. Dann kriegt ihr nämlich ein kleines bisschen vom Mario Kart Sound mit und werdet vielleicht ein bisschen nostalgisch. Es gibt also tatsächlich eigentlich noch eine ganz traurige Sache, über die wir eigentlich während Mario Kart sprechen könnten. Stimmt, hast du recht, denn über Mario Kart müssen wir nicht viele Worte verlieren, das kennt, glaube Ja. ich, jeder. Worüber wir eher reden könnten noch. Was mich echt sehr traurig gemacht hat. Also wir nehmen heute ist der 13. 13. Juli. Ich hatte heute Nacht Nachtschicht. Das heißt gestern, also am Gestern von 12., Sonntag ne? auf heute hatte ich Nee, Nachtschicht. warte mal, ich habe in der Meldung, in der Pressemeldung habe ich 11. gelesen. Ja, der ist. Das ist am 11. passiert, aber am 12. kam es erst raus. Ja, okay. Und zwar ist Auf jeden nämlich Fall der Nintendo-Präsident Satoru Satoru Iwata Iwata gestorben. leider gestorben, im Alter von 55 Jahren. Viel zu jung an Krebs. Gallenkrebs ist jetzt Gallenkrebs, mittlerweile raus. ja. Ja, sehr traurig natürlich. Und vor allen Dingen, wie gesagt, viel zu jung. Gerade bei den, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen doof, aber gerade bei den Japanern, die ja eigentlich doch einen sehr gesunden Lebensstil haben und in der Regel Total, ja. relativ lang leben. Und weiß nicht, wenn man das gerade jetzt mal vergleicht mit Hiroshi Yama. Oh, jetzt darf ich mich nicht lächerlich machen. Ich habe auch, ich vergesse immer diese Namen. Hiroshi Yamaguchi, glaube ich. Ja, der auf jeden Fall der Vorgängerpräsident. Ja, der vorige Präsident, der ja von, ich glaube, was hast du vorhin gesagt? 49 bis 2002. Ja, Also fast, 53 ja. Jahre Präsident war. Satoru Iwata, kurzer Fact, ist ja der erste Nintendo-Präsident gewesen, der nicht zum Familienbetrieb gehört hat, also Genau, wirklich ja. quasi blutsverwandt Ja. mit den Gründern war. Und der hat als Coder angefangen, als Programmierer. Der Bei ist Hall ausgebildeter Laboratories. genau, bei HAL. Ja. Und hat bei diversen klassischen Spielen, also alten Spielen, schon bei NES-Titeln irgendwie mit gewirkt. Ausbauend. Zum Beispiel, Ja. richtig. Und hat dann da sich seinen Weg nach oben gearbeitet. Und irgendwann war er einfach so weit oben, dass er halt dann zum Präsidenten erkoren wurde. Der ist, der hat bei Hall angefangen und ist 2000 zu Nintendo gewechselt und war 2 Jahre später schon Präsident von Nintendo. Ach, das ist nicht mal ein Innerhalb von zwei Aufstieg. Jahren ist der so, Hat sich ja. so Ja, genau. Der profiliert hat halt so quasi gute oder hat einen Arbeit renommierten, geleistet und ja. sich da quasi hochgearbeitet und wahrscheinlich auch den richtigen Knöpfe drücken können, weil er halt als Producer halt auch viel Ahnung von Spielen hatte und halt wahrscheinlich auch wusste, was die Gamer zu der Zeit wollten. Ja. Der ist zur DS-Ära, ist der, glaube ich. Ja, ich. Nee, kurz Nee, danach, zu früher. Wii, ne? Ich, Oder? nee, ich glaube, also. Ach so, meinst du als Präsident Als jetzt? Präsident, ja. Als Präsident war er als Wii und DS vorher. Vorher kam ja der DS. Ja. Rausgekommen sind, richtig. Aber der war ja schon bei Nintendo, hat auch quasi die eher. Ja, bittereren und stärkeren Tiefs von Nintendo mitgemacht, wie zum Beispiel die Stimmt, ja. GameCube-Ära. Aber dann als Präsident mit dem DS hat er irgendwie ein Händchen dafür gehabt, dass Nintendo als Videospielkonzern eigentlich eher Familien und nicht nur Hardcore-Gamer ansprechen muss Genau, ja. und hat damit den absoluten Oberwurf erlangt. Und der DS, der war ja in einem Jahr seines Hochzyklus sozusagen die meistverkaufteste Konsole, was Nintendo natürlich gerade im Vergleich mit allen anderen zu der Zeit auf dem Markt befindlichen Konsolen einen großen Boost gegeben hat. Und das hat der ganzen Firma schon, würde ich fast sagen, den Hintern gerettet, weil die mit dem N64 schon, ich sag mal, eher auf dem absteigenden Ast waren, weil sie ja damals Definitiv, ja. schon irgendwie nicht schnell genug mit allen anderen auf CDs gesetzt haben, sondern immer Ja. noch bei Modulen waren. Mit dem GameCube dann irgendwie auch nur so ein ich will nicht sagen halbherziges CD-Konsolenprojekt hatten, aber trotzdem einfach in der Konsolenwelt konnten sie damit nicht genug Fuß fassen, weil die PlayStation 2 und Ja. auch die Xbox und ja damals noch die Dreamcast, die ja eigentlich nicht großer Konkurrent war, leider, aber trotzdem einfach nicht gegen anstinken konnte. Und dementsprechend hat es Nintendo in der Zeit ja schwer gehabt. Und deswegen diese ganze Familiengeschichte, DS und Wii, kann jeder mit spielen. Da hat er einen ziemlichen Wurf mit gelandet und hat das mit allem drum und dran, marketingtechnisch, von Spielkonzept her, alles irgendwie sehr, sehr gut geleitet und hat Ja. Nintendo einfach wieder voll zurück in die Szene katapultiert und wieder richtig, nicht als Marktführer, aber halt einfach als würdigen Competitor der Konsolen, des Konsolenkrieges sozusagen, wie man das ja immer schön sagt, quasi etabliert. Und deswegen war der wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der Nintendo-Geschichte. Der war ja letztes Jahr schon nicht mehr auf der E3. Da wusste man ja schon, der erkrankt, oder es hieß, letztes Jahr auf der E3 hieß es noch aus familiären Gründen, Ja. konnte der nicht teilnehmen, aber jetzt weiß man natürlich, dass er da schon das Krebsleiden hatte. Und ja, dieses Jahr jetzt, nachdem er jetzt dann tatsächlich gestorben ist, weiß man natürlich auch, oder sieht die E3 ein bisschen mit ganz anderen Augen. So, ich habe halt richtig hart bei euch auch abgelästert über die Nintendo Direct auf der E3. Was das für ein Mist war, aber weiß ich nicht. Irgendwie jetzt, ich denke mal, dass es intern ja wohl auch bekannt war, dass es schon nicht mehr so gut aussieht für den Iwata. Ja, das mag natürlich sein, dass es das Ganze so ein bisschen Und ja, geschmälert und genau. beeinflusst hat. Ich meine, ich finde auch, diese ganze Präsentation rückt jetzt in so ein ganz anderes Licht. Gerade auch diese Präsentation in diesem Puppenformat. Ich denke mal, das hat Nintendo gemacht, um einfach Iwata nochmal mit dabei zu haben. Und aber auch gleichzeitig zu schonen quasi, ne? Genau, er musste nicht live oder musste nichts mehr einspielen. Und die haben halt eine echt smarte Lösung dafür gefunden, so im Nachhinein. Ich finde es Ja. echt traurig. So. Der hat halt auch viele, viele, viele Spiele gemacht. Ich kann heute gleich mal ein paar rauspicken. Ich habe so eine Liste gefunden, wo der überall Produzent war. Ja. War der in seinen. Der hat 83, glaube ich, das erste Spiel hat er rausgebracht als Produzent. Das war Balloon Fight für den Ach, NES. mein Da Gott. war der Producer. Und seitdem, der hatte einfach heute, habe ich auch so ganz. Facebook war ja heute voll von diesen ganzen Iwata-Sachen. Ja. Ich Da hast du habe. mir vorhin auch ein paar furchtbar rührende Ja, so total. Cartoons gezeigt, also halt Bilder, Fanbilder und Unser Zockart-Bild habe ich ja heute auch geändert. Da ja. sieht man halt Iwata mit allen Nintendo-Ikonen halt Arm in Arm da stehen. Heute waren noch ein Bild fand ich eigentlich schon irgendwie richtig ergreifend. Das war Dieses extrem Bild, wo halt rührend. Iwata aufgebahrt war quasi, wie man das auch hier so kennt, wenn Leute sterben. Und da saßen oder standen halt in Reihe und Glied alle Nintendo. Es war Kirby, Link, Mario und Donkey Kong. Und die hatten halt alle ihre spezifischen Extra-Leben. Mario hatte halt den grünen Pilz. Ja, Und die Link hatte ein standen, Link hatte Herz ein und Herz, seinen Kirby hatte den Container. Stern. Ja. Und die standen halt alle vor Iwata und wollten ihm halt nochmal ein Extra-Leben schenken. Und war schon Ja. echt ergreifend, so ein Bild. Obwohl Unglaublich, man, mein, ja. ich meine, anderswo, man kennt den Mann ja nicht, aber man ist mit den Spielen halt groß geworden und das war halt. Und das finde ich jetzt gerade interessant, dass du das sagst. Man kennt den ja nicht, aber der ist ja trotzdem irgendwie in der Öffentlichkeit zu Ja, sehen. Ich genau. wüsste jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie der Präsident von Sony sterben würde, wäre das auch tragisch. Ich wüsste Und auch gar nicht, wahrscheinlich wie der heißt. genauso tragisch, Ja. aber ganz genau. Ich weiß weder, wie der heißt, noch wie der Ja. aussieht oder wo der dran mitgearbeitet hat. Ja. Nintendo hat halt immer so ein bisschen auch diese Öffentlichkeitspolitik gefahren. Ja. Ich meine, Reggie Fils Aime und Shigeru Miyamoto Ja. oder halt auch selbst Charles Martinez, der Sprecher von Mario oder so. Den durften wir ja beide sogar schon Den haben wir treffen. ja beide schon mal Ja. auf der Gamescom getroffen, uns Genau. was signieren lassen und Ja. so und Fotos gemacht. Und das sind alles so Figuren, also Charaktere, echte Ja. Menschen, die einfach aber auch an den Fans nah dran sind und irgendwie öffentlich sprechen in den Ja. Werbe- und Pressekonferenzen und so Genau. weiter oder bei der Gerade Nintendo die. Direct Oh, ich werde. oder Die bei der. nächste. Ich will die nächste gar nicht sehen. Ich werde jetzt schon vermissen, dass Iwata da stand, dich begrüßt hat und dann directly to you. Ja. Das ist halt einfach so eine Sache. So was Persönliches, Ja, ne? Und das ist genau. halt das, was Nintendo irgendwie in den letzten Jahren einfach so verinnerlicht und perfektioniert hat. Irgendwie so ein Öffentlichkeitsauftritt, der einem einfach diese Firma so persönlich nahe bringt und so sympathisch machen und wirken Ja. lässt, was sie ja auch einfach sind. Und man hat irgendwie kaum das Gefühl, die wollen irgendwie nur Geld machen, sondern irgendwie, die haben immer Ideen und versuchen kreativ zu sein und setzen nicht nur auf das Offensichtliche und bringen nicht irgendwie immer nur wieder den 100. Call of Duty Teil raus, weil es sich verkauft, sondern sind einfach kreativ mit ihren Spielen. Wenn ich jetzt, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast, Yoshi's Woolly World mir angucke, das hat halt schon wieder so einen Grafikstil, den gab es vorher noch nie. Und der ist einfach so kreativ. Und sowas kann eigentlich heutzutage fast nur von Nintendo kommen. Nintendo klar, geht halt auch ein Risiko ein. Die gehen immer ein Risiko, oder öfter mal ein Risiko ein. Ja, die gehen halt auch Wege mit der Wii, mit der Motion-Steuerung. Ja. Aber, hat man ja gesehen, gut. Für die Hardcore-Gamer würde ich jetzt sogar fast sagen, war das jetzt nicht das Nonplusultra. Nee. Aber, für die Hardcore-Gamer hattest du das normale Pad dabei, konntest du dazu kaufen und konntest deine RPGs wie Xenoblade oder so, konntest halt dann auch ohne Bewegungssteuerung genau spielen. Ich hab noch eine schöne Sache vom Iwata, der hatte einmal gesagt, on my business card I'm a corporate president, in my mind I'm a game developer, but in my heart I'm a gamer. Diese ganze Sache echt gut trifft so. Das ist ein schönes Zitat, ja. Und hat er irgendwann mal auf irgendeiner Konferenz, glaube ich, gesagt. Ich wollte noch einmal kurz die Spiele. 84 hat er angefangen mit Balloon Fight. Dann hat er einen Kirby gemacht. Mother 2, es Mother ist ja quasi 2, Earthbound, ne? Genau. Kirby Bowl. Pokémon Stadium war der Producer. Smash Brothers. Pokémon Snap. Snap. Monster. Eternal Kuris, Darkness. Crystal. Super Mario Sunshine. Mario Sunshine, yo. Yoshi's Island. Advance 3, Mario Party 4. Metroid Prime hat er mitgemacht. Metroid Fusion für ein Gamecube. Also alles bekannte und große Titel. Pokémon Saphir. Fast alle Pokémon-Titel. Zelda Wind Waker hat er mitgemacht. Ja. Star Fox Adventure. Also der war auch wirklich an den richtig, richtig großen Nintendo-Titeln. Ja. Immer mit beteiligt. Klar, als Wario Produzent World, gerade die großen Sachen. Ne? Advance Wars. Mario Golf. Pokémon Pinball. Diverse Kirby-Titel, Mario Kart, immer Double wieder Dash, Kirby. Double Dash. Ja gut, bei Kirby mit Kirby gut, hat er klar, ja auch mit Hell hat er ja angefangen. Ja, das war ja Mario und Luigi RPG. Ja. Colosseum 1080 hat er mitgemacht. Witzig, Avalanche, ja. Zelda Four Swords Adventure. Mario Golf. Mario vs. Donkey Kong. Paper Mario. Ja, wahnsinnig viele Sachen. Pikmin. Der hat 172 Spielen hat er mitgearbeitet in seinem Leben. Muss man jetzt leider sagen, ne? Das muss man echt erstmal schaffen, ja. Weil ich auch immer schön fand, von wem waren diese Q&A-Sachen, wenn Spiele in Entwicklung waren, hat er immer schöne Interviews geführt. Und ich finde, der hat auch immer diese Gamer-Sicht gehabt. Der hat halt nicht gefragt, ja, wie viele Sachen wollt ihr davon absetzen, wie lange hat die Entwicklung gedauert, wie viele Leute braucht ihr, sondern er hat gefragt, wie ist das Gameplay? Wie spielt sich das? Wie funktioniert das? Wieso muss ich das machen? Habe ich da irgendwelche Sachen? Habe ich noch, was weiß ich halt. Ja. Er hat immer aus dieser Gamer-Sicht diese ganzen Sachen und das fand ich immer echt sympathisch von ihm. Auf jeden Fall traurig. Ich bin auch echt... Das ist ein großer Verlust, ja. Riesig. Ich fand auch eine ganz, ganz große Geste heute auf Twitter von PlayStation. Ach ja. Ja. Hast du erzählt. Thank you, Iwata, for everything. Ja. Im offiziellen PlayStation-Account. Das durchaus... Ich meine natürlich, ist eine große Geste, wird aber natürlich auch wahrscheinlich erwartet von allen, aber... Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es Microsoft und Xbox gemacht haben. Genau, weiß man nicht. Also habe ich jetzt auch nicht mitbekommen oder so, aber ja, hast recht, das ist eine tolle Sache. Fand ich schon echt eine große Geste. Gerade wenn man so die PlayStation und Nintendo-Geschichte so ein bisschen verfolgt hat mit dem Bruch dann. Jetzt gerade vor kurzem ist ja erst dieser Prototyp erschienen. Stimmt, der ist aufgetaucht. Da ging ja diese ganze Thematik, wird ja nochmal an die Oberfläche gespült, sodass die ja eigentlich mal zusammenarbeiten wollen, dass die. Ja. Und Nintendo den ja eigentlich in den Arsch getreten hat. PlayStation werden sollte und dann wollten sie nicht mehr, genau. Ja gut, selber schuld, ne? Aber ja gut. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es mit Nintendo jetzt weitergeht. Es wird weitergehen. Klar, Nintendo wird einen neuen Präsidenten bekommen. Wer weiß, vielleicht übernimmt Shigeru Miyamoto oder so den Sitz. Das auf jeden Fall finde ich auch ein heißer Kandidat. Ja, das finde ich eigentlich auch. Der könnte nochmal, ich meine, Shigeru Miyamoto ist jetzt wie alt? Der ist doch jetzt auch schon Ende 60, glaube ich. Mitte 60, glaube ich. Ja, der könnte vielleicht nochmal irgendwie 20 Jahre machen. Vor allen Dingen hat er ja auch gesagt, er möchte sich oder hat sich ja jetzt auch peu à peu aus der Spieleentwicklung rausgezogen. Ein bisschen zurückgehalten, hat nur noch als Ratgeber zur Seite gestanden, jetzt für Star Fox, glaube ich. Ja. Da ist ja Platinum. Ach so, ja, ist Platinum jetzt der Entwickler. Und der hat ja nur noch quasi für Fragen Rede und Antwort gestanden. Ja, wird man jetzt sehen, wer da neu kommt. Ist auf jeden Fall jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit. Weil es halt auf jeden Fall eine traurige Nachricht gewesen. Ich hatte dir ja nachts dann noch geschrieben, als ich gelesen hatte, du warst ja auch noch wach. Und dann ging es natürlich auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, ging es rauf und runter. Ja, klar. Zig Bilder. Heute hatte ich noch ein Bild gesehen, an der Nintendo-Hauptverwaltung in China war da ein Regenbogen noch zu sehen. Japan. Ah, Japan, Entschuldigung. In Japan war noch ein Regenbogen zu sehen, da wurde dann auch einiges reininterpretiert, also schöne Sachen reininterpretiert. Er fährt die Rainbow Road jetzt hoch. Ja. Ja, ist schon auf jeden Fall eine komische Zeit jetzt. Absolut, ja. Also ich finde es einfach, es ist immer tragisch, wenn irgendwie eine Person stirbt, wenn ein Mensch stirbt, sowieso klar, aber ne, er ist natürlich eine öffentliche Persönlichkeit und dann hat man da vielleicht eine gewisse Bindung zu. Man ist halt mit seinen Spielen groß geworden. Form, ne? Ganz genau, ja. Man ist da irgendwie mit groß geworden, hat das irgendwie mitbekommen, aber ich finde es halt immer echt traurig, wenn man einfach in so einem Alter stirbt. 55 ist echt kein Alter, in dem man sterben sollte. Der hat noch eigentlich die Hälfte seines Lebens hätte der noch vor sich haben können. Oder sag mal, ne, 40% oder so. Ja, ne? Klar. Und das ist einfach traurig. Nicht nur, das ist ja auch so oft so, dass man bei Musikern sagt, was hätten die noch für Musik geschrieben, wenn die heute noch leben würden und so weiter, aber ich will jetzt nicht sagen, nicht nur, was der noch für Spiele begleitet hätte und was er für Nintendo getan hätte, sondern einfach, was der Mensch an sich für sich selber noch als Lebensqualität und Lebensquantität vor allen Dingen noch vor sich gehabt hätte. Ja, klar. Was einfach viel zu traurig ist, dass der so früh gestorben ist. Ich habe heute nochmal auch eine Sache habe ich noch gelesen. Ja. Tatsächlich ja auch bei dem Mario Maker war der auch noch Producer. Ah ja. Dann haben die auch heute dann gesagt, hat er uns nochmal einen schönen Baukasten überlassen, weil er ja keine schönen Level mehr bauen kann. Ja, so kann man es immer auslegen. Jetzt, ne? Macht mich irgendwie noch ein bisschen heißer auf das Spiel, ich hatte eh schon Bock drauf. Ja, ich bin auch interessiert daran, auf jeden Fall. Ja. Da wird es bestimmt ganz viele Satoru Iwata Memorial Level so geben, richtig, ja. Die man runterladen kann. Ja. Auf jeden Fall echt eine krasse, krasse Nachricht einfach. Ja, durchaus, durchaus. Für Nintendo-Fans, wie wir beide ja sind im Zockart-Lager, sind wir ja so die Nintendo-Freaks, du noch mehr als ich fast eigentlich. Da ist das schon eine harte Sache. Ja, wie gesagt, man ist halt einfach mit den Spielen groß geworden. So. Ich habe halt immer Pokémon gespielt. Da hat er echt viel beigesteuert. Hammer. Ja, ich bei vielen von den anderen Titeln. Ja, ne? Kirby. Also, die ganzen Fight, Kirby-Titel, die ganzen Sachen. Metroid Prime, großartig, und, aber auch viele andere Sachen. Generell einfach, was er halt. Weil der halt einfach für Nintendo getan hat. Die Wii war halt von dem einfachen. Da hat er ein glückliches Händchen bewiesen. Ja. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Konzept, hat auf die Familie gesetzt, hat die Hardcore-Nintendo-Fans trotzdem abgeholt mit jeglichen New Super Mario Bros. Spielen, mit Mario Galaxy. Was für ein Titel, ja, absolut. Was für ein Brett. Mario Galaxy 2. Habe ich mir übrigens von Charles Martinet unterschreiben lassen. Ah. In dem Pappschuber. Aha, ja. Du hast ja deinen N64-Teil unterschreiben lassen. Mario 64, ja. War der erste, wo Charles Martinet eingesprochen hat, der N64-Teil. Echt? Ist das so? War der erste mit Sprachausgabe. Ah ja, okay. Ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie so ein digitalisiertes Sprachsample mal bei Mario RPG oder so. Aber tatsächlich, der 64-Teil war der erste, wo Charles Martinet dann... Wuhu! Genau, das ist auch das, wo ich hab einfach so die Verbindung zu habe. Genau. Mit seiner Stimme und überhaupt mit der stimmlichen Charakterisierung oder der Audio-Charakterisierung von Mario als Charakter, habe ich bei Mario 64 zum ersten Mal wirklich diese Verbindung gehabt, weil der da Geräusche gemacht hat. Und Sprunggeräusche und Freudengeräusche und It's Me und von sich gegeben hat. Und das war halt Charles Martin. Und deswegen habe ich mir das unterschreiben lassen. Und ich habe mir auch unterschreiben lassen, Shadow of Memories, was ja ein total, also erstens nicht von Nintendo, zweitens auf keiner Nintendo-Konsole rausgekommen, sondern nur PlayStation 2 und Xbox. Aber da hat er den Homunculus gesprochen. Ach, cool. Also quasi den Antagonisten in dem Spiel. Ist ja ein ganz tolles Adventure, auch wieder mit Zeitreisen. Und, Zeitreisen ist ein Nonplusultra. Absolut, jedes Spiel mit Zeitreisen ist besser als ein Spiel ohne Zeitreisen. Und irgendwie habe ich mal, als ich über Charles Martinet was gelesen habe, habe ich gemerkt, ach krass, der hat ihn gesprochen. Da habe ich mir irgendwie mal gedacht, das lässt du dir auch unterschreiben. Das findest du irgendwie abgefahren. Mhm. Und ich denke mal, der findet das bestimmt auch witzig, mal nicht ein Mario-Produkt zu unterschreiben. Genau. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, ob er sich daran erinnern konnte, das einzusprechen. Ja. Ah ja, stimmt, der Charakter und das Spiel, ja, das war interessant. Und auch ein ganz toller, ganz, ganz toller Typ. Irgendwie. Was ich leider super traurig fand, irgendwie auf der Gamescom haben wir den ja getroffen und die Sache unterschreiben lassen. Er wird halt einfach nur auf diese Mario-Stimme reduziert. Ja, klar, also er kam halt auf der Bühne, Der wurde nicht gefragt, irgendwie wie so eine Entwicklung von so einem Spiel aus, sondern hey, sag mal Mario-Geräusch, genau. Mehr durfte er nicht sagen. Ja. Wen sprichst du noch? Ja, und dann hat er sich da hingesetzt und hat dann halt 2 Stunden unterschreiben müssen. Ja. Er hat 3-mal gesagt, wuhu, it's Mario, und dann hat er einfach unterschrieben. Das ist so ja, klar, das ist natürlich eine Massenabfertigung, ja. Aber ich meine, das ist ein Fanservice, ja, den macht den er auch gerne, hat er ja gesagt. Und den macht er ja auch gerne, genau. Ich hatte ja auch gefragt, ob er das lästig ist, einfach hier, und er sagt, nein, das ist einfach super, die Fans zu sehen. Er spielt auch gerne Videospiele, er spielt gerne Mario-Spiele. Es ist einfach schön zu sehen, dass so viele Leute Mario spielen und generell Nintendo mögen, und der hat gesagt, ich kann auch 4 Stunden hier sitzen unterschreiben. Ja. Das war halt echt super. Und das ist das wieder, ne? Ich habe halt echt, ich kenne ein paar Leute, die arbeiten bei Nintendo in Deutschland, haben gesagt, super langweilig, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das hier so dröge ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch kein Entwicklungsstandort, sondern die machen hier Marketing, und deswegen ist alles im Prinzip Buchhaltung und halt so ein Quatsch. Aber wenn du da wirklich so mittendrin steckst und da solche Sachen halt mit kreierst und so ein Teil davon bist, wie jetzt Charles Martinet oder Satoru Iwata oder Shigeru Miyamoto, dann ist das wahrscheinlich ein Traum. Überleg mal, wie viele Kinder und Menschen halt auch, also erwachsene Menschen, du halt glücklich machst damit. Klar. Weil die einfach mit den Spielen so viel verbinden. Und das ist halt eine tolle Sache. Ja, weil man halt auch so gerade so die Kindheitsspiele. Ja, ganz genau. Man damit Nostalgie, ne? Ich spiele heute noch bei Pokémon immer mein selbes Team, weil ich mit der roten Version angefangen habe. Ja. Ich spiele kein anderes Team. Ja. Das ist einfach drin. Ich weiß genau, wie ich das Team zu spielen habe. Einfach so Kindheitserinnerungen. Ja, die wissen einfach, wie man Spiele macht, ne? Ja, Nintendo hat's drauf. Ich meine auch Sony und auch Xbox, obwohl ich keine Xbox habe. Klar, jeder hat so sein Steckenpferd und seine Expertise. Ne? Jede Firma hat so seine Sachen, wo die sich drauf spezialisieren. Als die PlayStation rauskam, das war halt die coole Konsole für die Kids in der Schule. Ja. In der coolen Sache, das hast du Resident Evil gespielt. Ja, genau, richtig. Resident Evil und Tomb Raider. Ja. Das war erwachsener, abenteuerlicher. Ja. In der Schule haben alle Tomb Raider gespielt und ich habe Mario gespielt. Und Mario, ist ja Kinder, du spielst Kram, ja Mario. So, ja, spiel mal Resident Evil, da kannst du Zombies die Köpfe wegschießen. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Habe ich auch gemacht, klar. Ich war trotzdem immer mehr der Nintendo-Fanboy. Ich bin lieber 100 Stunden mit Mario rumgehüpft als... Und auch die ganzen Resident Evil Freaks und so weiter fanden halt Mario trotzdem cool. Ja, genau. Es hat halt nicht aufgehört, das irgendwie cool zu sein. Man hat die Spiele trotzdem gespielt. Ja. Kann ich mich schon erinnern in der Schule. Genau. Auch die coolsten Typen mit Nieten und Lederklamotten. Wer weiß. Na gut, ich glaube, wir haben die Stunde Stunde. Wir haben die Stunde voll, wir wollen uns nicht weiter strapazieren, weil ja irgendwie, eigentlich war, habe ich gedacht, wir quatschen mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde über das Retron und dann sind wir irgendwie vollkommen abgeschweift. Finde ich aber total spannend, heute kamen wir von Höchstgen auf Stöckskin und haben mal nicht nur über die Listenspiele geredet, sondern über andere Sachen, finde ich gut. Ich würde gerne wissen, wie die Leute so eine Folge finden. Ob die Bock haben, mehr so Folgen zu haben oder ob wir lieber nur die Listenspiele machen sollen oder ob wir einfach mal mit nicht immer in Vollbesetzung, sondern einfach mal über spezielle Themen, die ihr vielleicht auch mal hören wollt. Weil ich sag mal, ich glaube, wir decken so 95% der Videospielsachen ab, wenn wir zu viert zusammen sind. Ja. Ich kann auch gerne mal über irgendwelche PC-Sachen quatschen, weil ich halt auch relativ lange und viel, gerade World of Warcraft oder die ganzen Blizzard-Sachen, kann ich, glaube ich, dir 4 Stunden hier irgendwas von erzählen. Wenn halt irgendjemand hören möchte... Gebt uns durchaus mal einen Kommentar ab, lasst mal bei Facebook oder sonst wo irgendwie auf den Blogseiten oder so mal einen Kommentar ab oder lasst einen Kommentar da, meine ich. Würde auch gerne. Und sagt mal, was ihr wollt, genau. Vielleicht könnten wir auch, wenn irgendjemand mal über, weil ihr beide habt kaum PC-Sachen gespielt. Geht so. Ich habe schon früher viel PC-Sachen gespielt, aber irgendwann habe ich einfach damit aufgehört. Ja, okay, ja. Ich sag mal so, keine Ahnung, Ende der 90er habe ich einfach aufgehört, PC zu spielen. Also du hast quasi die Hochzeit vom Real-Time-Strategy, also StarCraft 2 und die ganzen Sachen eigentlich kaum noch mitgekriegt und Warcraft 2 und... Doch, Warcraft 2 noch exzessiv sogar, auch habe ich viel mit dem Level-Editor gemacht und so weiter, ich habe Command & Conquer viel gespielt, ich habe aufgehört so ungefähr zur Zeit von, ich sag mal, Doom 3. Doom 3 auf dem PC, das war, glaube ich, der letzte PC-Titel, den ich richtig intensiv auch gezockt habe, wobei ich den nicht durchgespielt habe, aber das war der Titel, wo ich mich dran erinnern kann, das ist der letzte PC-Titel, den ich härter gespielt habe. Danach habe ich mir einfach keinen PC mehr gekauft, der mehr konnte und mehr verpackt hat. Ja, klar. Und dann habe ich halt später irgendwie auf dem später habe ich mir dann halt ein MacBook mal irgendwann zugelegt, habe dann da Spiele gekauft, Nicht als Retail-Version, sondern als Download-Version, meistens über die Humble Bundles, die mich dann richtig wieder ans PC-Spielen gebracht haben, weil es viele coole Indie-Spiele gibt, die halt irgendwie dann doch auf jedem Rechner laufen, weil die einfach keine großen Anforderungen haben und habe dann da doch wieder mehrere so Indie-Geschichten auch durchgespielt. Also To the Moon zum Beispiel, was eine fantastische Story und ja einen 16-Bit-Grafik-Satz hat, was ja mit dem RPG-Maker gemacht wurde. Das habe ich durchgespielt. Diverse Adventures hier von Amanita Design, die ich ja sehr, sehr schätze und liebe. Hier Botanicula und Machinarium, Samorost haben die noch gemacht, alles durchgespielt. Großartig, ganz, ganz fantastisch, wundervoll, liebevoll designt. Generell die ganzen Adventures, die dann wieder aufgekommen sind, die ja eine Weile irgendwie komplett von der Bildfläche PC-Gamer-Landschaft verschwunden waren, habe ich Edna bricht aus und genau, New Beginning und Harveys neue Augen und so weiter, die ganzen Dedalic-Spiele, da habe ich viele von gespielt, weil die einfach echt klasse und sehr empfehlenswert sind und richtig im alten Oldschool LucasArts-Spirit, sage ich mal. Deswegen, also da habe ich doch irgendwann wieder Fuß gefunden, aber mehr so nischenhaft. Ja. Halt nicht großflächig, nicht irgendwie Diablo 3 habe ich nicht gespielt oder StarCraft 2. Bitte kein Diablo 3, mach das fast nicht. Nee, mach ich auch nicht. Da kannst du mal einen Podcast alleine drüber machen. Ja, genau. Weil auch das ist, glaube ich, nicht Paddys Steckenpferd. Sarah ist auch nicht. Da kannst du mal alleine irgendwie Stunden über Diablo 3 reden mit dir selbst. Kurz anschneiden. PC-Version, glaube ich, 200 Stunden. Die PS3-Version nochmal 150 Stunden und die PS4-Version, glaube ich, jetzt auch nochmal 80 oder so. Das ist vollkommen wahnsinnig, Alter. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Weißt du, bei mir ist das so krass. Ich habe auch früher Spiele gespielt, wo ich den Speicher wirklich ausgereizt habe. Ich habe jedes, weiß nicht, bei Rollenspielen jedes Sidequest gemacht und so weiter, als ich in der Schule noch Zeit hatte, sag ich mal. Und das letzte große Ding, was ich gemacht habe, war bei Fallout 3 einen Speicher von über 110 Stunden zu haben, wo ich wirklich auch fast jede Nebenquest gemacht habe, weil mich Fallout 3 einfach so dermaßen gereizt hat. Aber das ist ja quasi fünfmal so viel und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn, echt. Weil in der Zeit hätte ich viel lieber irgendwie 20 andere Titel gespielt. Aber gut, wenn du das Spiel liebst, dann ist das halt so. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht warum, aber das ist einfach, du läufst da durch, du kannst dabei ein bisschen Mucke hören. Ich habe dann viel Musik, neue Musik gehört und so. Habe ein paar Bierchen abends dabei getrunken nach der Arbeit und habe dann einfach, du findest dann wieder ein besseres Schwert, was ein bisschen besser ist, du kommst dann schneller durch, du findest eine bessere Rüstung, du findest dann da noch was Besseres, spielst online mit ein paar Leuten, quatschst. Im Endeffekt, ob du irgendwie Fernsehen guckst oder ob du irgendwie, dich irgendwie anders beschäftigst, das ist halt einfach eine Freizeitbeschäftigung. Das ist einfach ein Zeitvertreib. Das ist genauso wie aus dem Fenster gucken oder spazieren gehen, kannst du auch die ganze Zeit Diablo spielen. Wenn ich manchmal von der Arbeit komme, habe ich auch gedacht, komm, spielst du ein Listenspiel von uns, irgendein RPG oder so, und dann musste ich auch wieder reindenken und so, und habe ich, nee, komm, Gehirn aus, Diablo an, trinkst ein Bierchen, hast ein bisschen Mucke, gehst ein bisschen durch Diablo und das ist einfach chillig. Ja. Aber das ist ja, Diablo war ja noch gar nichts. WoW war ja noch der größte. Ja gut, größere okay, über WoW braucht man ja gar nicht reden. Das ist ja ein Zeitfresser für alle Spieler, die WoW angefasst haben. Ne? Deswegen habe ich ja tatsächlich nie, ich habe noch keine einzige Sekunde in meinem Leben WoW gespielt. Oder respektive ein anderes MMO, ne? Weil ich einfach weiß, ich könnte mich da drin verlieren. Ich glaube, ich könnte das richtig cool finden, theoretisch. Und deswegen lasse ich es einfach. Weil ich weiß, ich habe da eigentlich gar keine Zeit für. Und das ist ein Hobby, das ist ein komplett neues Hobby. Das ist nicht einfach ein Spiel, was ich innerhalb meines Videos... Nee, genau. Das ist so eine ganz andere Verantwortung auch. Mit Raids und so weiter, wo du zeitlich sein musst. Fünf oder sechs Jahre habe ich WoW gespielt, nonstop. Ich habe auch kaum andere Sachen gespielt. War dann auch irgendwann Gildenleiter, habe die Raid-Leitung gehabt und alles. Also das ist dann auch Endeffekt ein Fulltime-Job gewesen. Ja. Du warst nicht nur im Spielen, du hast diese Raids waren ja ganz am Anfang mit 40 Leuten. Du hast, erstmal musstest du die Gilde haben, die 40, wir hatten sogar 80 Leute, weil ja nicht immer alle können. Die musst du koordinieren. Du musstest vor dem Raid auswählen, wer darf heute mit, wer muss erstmal auf die Ersatzbank. Mhm. Wenn dann jemand weg musste, konnte einer aus der Ersatzbank hin. Du musstest dann gucken, welche Klasse spielen die Leute. Wen kann ich mitnehmen, wer ist wie gut ausgerüstet, wer kann für den Boss mit, wer muss für den Boss raus. Alles im Teamspeak. Wir hatten einen Teamspeak-Server, wir hatten eine Homepage, wir hatten ein Punktesystem, wo man pro halbe Stunde im Raid einen Punkt bekommen hat, pro umgebrachten Boss-Punkte bekommen, damit man nachher, sind ja nicht für alle Rüstungen zum Beispiel gedockt bei den Bossen. Und dann musste man Punkte setzen. Wer die Rüstung haben möchte, muss so und so viele Punkte setzen. Wenn der andere mehr, das war wie Auktionen dann. Wer braucht die mehr? Das war ein Fulltime-Job. Du musstest Boss-Taktik. Heute ist das ja alles mit irgendwelchen Add-ons. Da wird dir angezeigt, der Boss schießt jetzt, geht nach rechts. Das musste man sich früher alles aneignen. Und dann hast du ich war abgestellt dafür zu gucken, wann der Boss welche Attacke macht. Aufgeschrieben auf einen Zettel. Der Boss macht, mit Stoppuhren haben wir da gesessen. Boah, was? Echt? Der Boss macht im 5-Sekunden-Takt die Attacke. Dann müssen wir im 5-Sekunden-Takt den da hinstellen, damit er die abfängt. Das waren wochenlang, haben wir das versucht, bis wir den Boss down hatten. Aber da werde ich irgendwann, werde ich mich mal mit, ich weiß nicht mit wem, wenn irgendein Zuhörer WoW gespielt Gast hat, ein, genau. Wenn irgendjemand von euch WoW gespielt hat, ansonsten frage ich meine alten Gilde, dann mache ich irgendwann mal einen Special WoW Podcast, der wird wahrscheinlich 3 Tage gehen, so viele Anekdoten, wie wir noch haben. Ich habe noch guten Kontakt mit vielen zu meiner alten Gilde, ich spiele jetzt seit 4 Jahren nicht mehr. Wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, die anderen, viele von denen spielen auch immer noch. Ich habe auch mal wieder reingeguckt, aber das reizt mich einfach. Und ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit dazu. Ja, klar, ja. Und ich habe mit vielen noch Kontakt. Wir haben uns auch später dann, waren in ganz Deutschland verteilt, dann in Hannover mal eine Woche privat getroffen. Bei einem von uns war mit 10 Leuten da, haben dann da auch halt ein bisschen gespielt und haben uns halt näher kennengelernt. Da sind auch echt Freundschaften über 6-7 Jahre entstanden. So. Klar, das ist ja nichts Neues. Gerade durch dieses MMO sich wirklich Leute in Real Life dann getroffen haben und echte dicke Freunde geworden sind. Warum auch nicht? Klar, du verbringst ja auch im Spiel so wahnsinnig viel Zeit und lernst die Leute irgendwie auf eine interessante Art und Weise kennen, wie die reagieren, wie die spielen, was sie so für Stärken haben, auch soziale Stärken, sag ich mal, wie die sich dann so verhalten und so weiter. Und das dann in Real Life dann nochmal irgendwie zu sehen, was sind dann eigentlich für Typen oder so, ist natürlich spannend. Und deswegen, klar, MMOs sind mit Sicherheit eine tolle Sache, gerade für sowas, wenn man das dann auch durchzieht und so, die dann auch zu treffen. Wie gesagt, habe ich irgendwie nie den Zugang zu gehabt und kein Interesse. Ich mag Spiele, die einfach nach ein paar Stunden zu Ende sind, wo ich dann weiß, okay, hast du beendet und dann ist gut. Und deswegen müssen wir den Podcast auch jetzt beenden, bevor das hier abdriftet. Ich will nämlich gleich noch The Walking Dead weiterspielen, was ich endlich mal angefangen habe, was ja auch schon 2 Jahre alt ist, glaube ich. Die Telltale, das Telltale-Episodenspiel. Ich weiß, dass einige von der alten Gilde noch zuhören, deswegen grüße ich die einfach mal ganz lieb. Ach, cool. Die Significa Tempestatis Leute, die Melanie, Ben und alle. Flo, wer ist denn noch? Keine Ahnung, wer jetzt alles dabei ist, wer denn alles hört. Auf jeden Fall hören noch ein paar Leute und wenn irgendjemand von dem Bock hat, soll er sich einfach melden bei mir. Die haben ja alle meine Nummer und dann können wir auf jeden Fall mal einen Video-Podcast machen. Einen Skype-Podcast. Ja, wenn es denn erwünscht ist. Ich weiß ja gar nicht, ob die Leute darauf Bock haben. Ach klar, wenn die Leute keinen Bock drauf haben, dann hören sie nicht zu. Ganz genau, ist ja kein Zwang. Ich hätte Bock drauf, wenn ihr Bock drauf habt, machen wir den auf jeden Fall. Du kannst ja trotzdem mit. Du kannst ja, das ist auch eigentlich ganz gut, mein Außenstehender, der Fragen stellt, warum wir das so lange gespielt haben. Stimmt, weil für euch sind viele Sachen ja vollkommen selbstverständlich. Ja. Für mich als jemand, der da gar keine Ahnung von hat oder super wenig, sagen wir mal, der kann wahrscheinlich auch vielleicht interessante Fragen stellen, was dann auch für die Hörer vielleicht spannend ist, die unter Umständen ja auch keine Ahnung davon haben. Genau, ja. Ja gut, dann verabschieden wir uns, glaube ich, jetzt. Ja, machen wir. Du und Sarah zocken noch. Ich fahre nach Hause und zocke auch noch den Rest der Nacht. Zocken. Denn ich habe morgen frei. Geil. Muss auch spät arbeiten, um 12 erst. Deswegen ja, perfekt. Großartig. Ja, dann sagen wir mal, zock on. Zock hart.